Diskussion gestern Abend haben wir von großen Städten gehört, wie Professor Haberkamp angekündigt hat, werden wir heute das extreme Gegenteil davon kennenlernen. Es sind die Tiroler Städte, die sehr wohl eben auch Stadt genannt worden sind, die auch tatsächlich Städte waren in ihrer Organisation, die aber in ihrer Größe in keiner Weise vergleichbar sind mit den großen Kommunen Italiens oder auch des Reiches draußen. Über die Tiroler Städte zu sprechen, würde genau genommen bedeuten, auch über die Städte der Provinz Trient. Ich habe aber aus arbeitstechnischen Gründen das Thema eingeschränkt auf die Städte des heutigen österreichischen Bundeslandes Tirol und auf die heutige Provinz Bozen, also auf den deutschsprachigen Landesteil des alten Tirol. Auch die Städte des deutschsprachigen Tirol bilden keine homogene Gruppe, vielmehr gliedern sie sich nach ihrer politischen Entstehungsweise in eine Vielzahl von Gruppierungen. Die größte Gruppe bilden die ehemals landesfürstlichen Städte Meran, Glonz, Sterzing, Innsbruck und Hall. Ihr Herr war der Landesfürst von Tirol. Ihnen folgen die drei fürstbischöflich-brixnerischen Städte, Brixen, Runeck und Klausen, sowie die drei ehemals bayerischen Städte, Rattenberg, Kufstein und Kitzbühel. Der Stadtkern von Bozen stellt in diesem Bereich die einzige Stadt des Fürstbischofs von Trient, Lienz, die einzige Görzer Stadt in diesem Bereich dar. Und schließlich bildet das heute dorfähnliche Städtchen Vils die einzige Stadt eines ritterlichen Adelsherrn, nämlich der Herren von Hoheneck. Trotz dieser großen politischen Vielfalt haben diese 14 Städte, bitte das erste Bild, doch zwei sehr wesentliche und grundlegende Gemeinsamkeiten. Erstens ist keine von ihnen aus einer römischen Urbs hervorgegangen. Sie stellen vielmehr ausnahmslos mittelalterliche Neugründungen des 10. bis 14. Jahrhunderts dar. Zweitens verkörpern sie fast alle den Typ des vom alpinen Transitverkehr geprägten Straßenmarktes, bei dem der die Stadt durchziehende Hauptstraßenzug meist zugleich auch als Marktplatz fungierte. Wobei dieser Hauptstraßenzug durchaus nicht immer, bitte das nächste Bild, in einer geraden Linie verlaufen musste, wie zum Beispiel eben gezeigt in Klausen. Er konnte selbstverständlich auch abgewinkelt verlaufen, wie dies etwa in Meran, in Innsbruck oder im Bild hier in Brixen zu beobachten ist. Wir werden auf die Situation in Brixen dann noch zurückkommen. Sie sehen hier die Anordnung der bürgerlichen Hauptstraße im rechten Winkel verlaufen, die Einmündung der Brennerstraße, der Busterer Straße und dann die Weiterführung der Straße in Richtung Süden. Die erwähnte Gründung der Deutsch-Tiroler Städte im Mittelalter brachte es mit sich, dass sie fast alle, mit Ausnahme von Brixen, in das bereits voll ausgebildete Netz dörflicher Landgemeinden hineingesetzt worden sind, in dem der Stadtgründer meist das verkehrsmäßig wichtigste Gebiet der betreffenden Dorfgemeinde aus dem übrigen Territorium derselben herausschritt und auf diesem Areal zunächst eine neue Marktsiedlung errichtete, die er in der Folge zur Stadt erhob. Wobei die Ausdrücke Oppidum, Burgum und Civitas wechselweise meist als gleichwertige Bezeichnungen angewandt erscheinen. Während nun in den meisten Fällen diese Neugründung auch einen neuen Namen erhielt, lässt sich in einigen wenigen Fällen beobachten, dass die Neugründung den Namen des Mutterdorfes beibehalten hat. Diese wenigen Beispiele sind Bozen, Glons, Sterzing und Kitzbühel hier im Bild. Das Beispiel von Kitzbühel ist auch bildmäßig sehr gut darstellbar. Sie sehen in Gelb die große Fläche der Dorfgemeinde Kitzbühel und dann in Klein, in Rot, das Territorium der Stadt, ursprünglich nur diesen Bereich umfassen, wozu dann später noch eine Alm, ein Berg also dazu gekommen ist. In Bozen allerdings hat das durch die Stadtgründung seines Mittelpunktes beraubte Mutterdorf später den Namen gewechselt und nennt sich seit der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 12 Malkreien, was dieser Gruppe von lose rund um die Stadt verteilten Beilersiedlungen sehr gut entspricht. Dieses etwas leere Bild zeigt Ihnen das Gebiet, und zwar nach den Stadterweiterungen bereits bis zum Jahr 1827 der Stadt Bozen, eingeklammert und umgeben vom Bereich von 12 Malkreien, dem ehemaligen Dorf Bozen, wo also heute noch die Bezeichnung im Dorf bei diesen verschiedenen Weilern vorhanden ist. Eine unvermeidliche Folge der eben beschriebenen Vorgangsweise bei der Gründung der Tiroler Städte war es auch, dass sich unsere Städte bis zu den Eingemeindungen des 20. Jahrhunderts unter anderem auch dadurch von den Dorfgemeinden unterschieden haben, dass sie im Verhältnis zu diesen ein minimales Gebiet umfassten. So zum Beispiel umfasste die Stadt Meran bis 1924 insgesamt nur 1,75 Quadratkilometer, während das Mutterdorf Tirol über 23,5 Quadratkilometer Gemeindefläche verfügte. In Rattenberg besteht dieser Zustand noch heute. Das Stadtgebiet beträgt dort sage und schreibe nur 0,11 Quadratkilometer. Das Mutterdorf Radfeld, rechts im Bild am Bildrand, hingegen breitet sich über 14,36 Quadratkilometer aus. Die Reihe dieser Beispiele ließe sich noch anhand fast aller Tiroler Städte fortsetzen. Echte Ausnahmen bilden diesbezüglich nur Sterzing, Kufstein und Vils, bei welchen Orten nicht nur ein Teil der älteren Dorfsiedlung, sondern das ganze Dorf mit seinem gesamten Gemeindegebiet zum Markt bzw. zur Stadt erhoben worden ist. In Glons glaubt man im ersten Hinsehen dasselbe Bild vor sich zu haben. In Wirklichkeit aber existierten dort bis ins 15. Jahrhundert die alte Dorfsiedlung und die junge Stadtgemeinde nebeneinander und wurden erst im Zuge des Baues der neuen Stadtmauer um 1500, 1520 vereinigt. Vielleicht können wir das Bild ein bisschen rüberschieben, danke. Wir haben das Gebiet der Dorfgemeinde etwa hier anzunehmen mit der jenseits der Etsch liegenden Pfarrkirche. Und daran wird Ende des 13. Jahrhunderts diese Kleinststadt, nur die Laubengasse umfassend und hier mit der Stadtmauer umgeben, angefügt. Und erst dann später, beim Bau der jetzigen Stadtmauer, werden Stadt und Dorf vereinigt. In der Regel also war die Tiroler Stadt eine kleine Stadt und man fragt sich, wie es dazu kam, dass diesen kleinen Gebilden im öffentlichen Leben eine so große Bedeutung innewohnte. Die Antwort auf diese Frage liegt einzig und allein in der ursprünglichen Funktion dieser alten Städte. In der Hauptsache hatte die alte Stadt drei Funktionen zu erfüllen. Sie sollte, ebenso wie die alten Märkte, der wirtschaftliche Mittelpunkt bzw. Warenumschlagplatz und Warenversorgungsplatz für die umliegenden Landgemeinden und Täler, aber auch Station für den durchziehenden Handel sein. Zweitens diente sie dem fürstlichen Stadtherrn als Verwaltungsmittelpunkt für den betreffenden Bezirk. Und schließlich drittens hatte sie zur Verteidigung, zum Ausbau der Landesherrschaft als militärische Festung beizutragen. Um dieser dritten Aufgabe entsprechen zu können, waren alle Tiroler Städte mit einer wehrhaften Ringmauer umgeben. Im Bild ein Teil der noch erhaltenen Brixener Stadtmauer. Die Stadtmauer in Tirol kann als wesentliches Merkmal der Stadt angesehen werden. Ja, man kann durchaus behaupten, in Tirol galt das Prinzip, ohne Mauer keine Stadt. Dass dem so war, illustriert sehr deutlich das Beispiel von Imst, welchen bereits 763 als Oppidum genannten Ort Graf Meinhard II. Im Jahre 1282 und sein Sohn König Heinrich nochmals im Jahre 1312 zur Stadt erheben wollten. Nachdem die dortigen Marktbürger aber ihren Ort nicht mit Ringmauern umgaben, blieb Imst bis 1898 offener Markt. Wir haben hier die sogenannte Oberstadt, das alte Oppidum, ein Verbindungsteil und dann hier unten, jetzt ist es ein bisschen schlecht zu sehen, vielleicht könnte man es ein bisschen anheben, hier unten wäre dann die Neugründung, das Forum Meinhards des Zweiten. Umgekehrt galt aber nicht jeder Marktort, der mit Mauern umgeben wurde, bitte das nächste Bild, eo ipso gleich als Stadt. Als Beispiel hierfür sei Gries bei Bozen angeführt, welches zwar von Meinhard II. Zum Konkurrenzort der bischöflich trientinischen Stadt Bozen favorisiert und mit einer Ringmauer umgeben worden ist, wo es aber in der Folge zu keiner Willensäußerung des Landesfürsten im Sinne einer Stadterhebung kam. Dasselbe gilt übrigens auch von Mühlbach im Ostertal. Das ummauerte Gebiet einer Stadt war jedoch nicht identisch mit dem Gemeindegebiet einer Stadt, beziehungsweise mit jenem Gebiet, in dem das in Tirol nur mit dem Niedergericht verbundene Stadtrecht galt und welches man auch den Burgfrieden nannte. Die Ringmauer umfasste vielmehr nur den Stadtkern. So umfasste sie zum Beispiel in Bozen nur die Laubengasse und den Kornmarkt, nicht aber die Neustadt bzw. Mustergasse. Auch hier ein minimales Gebilde, das von der Stadtmauer umgeben war. Zur Stadt dazu hat ursprünglich dann noch dieser bescheidene Zwickel hier unten geführt und hier westlich dem Stadtkern vorgelagert. Das war die bischöflich-trientinische Stadt Bozen. Auch in Innsbruck umgab die Stadtmauer nur die sogenannte Altstadt, in Sterzing nur die Neustadt und in Meran und Glons ursprünglich nur den Bereich der Laubengasse. Innsbruck, hier das Stadtgebiet im Stand von 1856, hier wird vielleicht dieses Verhältnis zwischen ummauertem Stadtkern und Stadtgebiet besonders erkennbar, wenn Sie sich hier dieses kleine Gebiet anschauen, das war die ummauerte Stadt. Das ist der Bereich, der auch in den Quellen als die Stadt bezeichnet wird, während die anderen Gebiete als Vorstädte im städtischen Burgfrieden rangieren. Heute ist die mittelalterliche Stadtmauer oder Teile derselben nur noch in wenigen Städten als wehrhafte Mauer erkennbar. Solche Beispiele finden sich in Hall, hier im Bild, in Brixen, Bruneck und Lienz. Die fast vollständig erhaltene Ringmauer von Glons ist in diesem Zusammenhang nicht anzuführen, weil sie keine mittelalterliche, sondern die einzige neuzeitliche Stadtmauer Tirols darstellt. Die mittelalterliche Stadtmauer von Glons, wir haben vorhin bereits davon gesprochen, wurde nämlich 1499 weitgehend zerstört, wobei zu erwähnen ist, dass ihr Verlauf ein völlig anderer, eben viel engerer war als der der neuen Stadtmauer. Wo die Stadtmauer nicht zerstört worden ist, und dies ist in den meisten Tiroler Städten der Fall, verbirgt sie sich in den ursprünglich rückwärtigen Außenmauern der von innen her an die Ringmauer angebauten Häuser, deren Besitzer ungefähr seit 1500 vom Stadtrat die Erlaubnis erwirkten, durch diese Mauer Fenster und Türen ausbrechen zu dürfen, jedoch mit der Auflage, in Kriegszeiten dieselben wieder auf ihre Kosten zumauern zu lassen. Dieser Entwicklung zufolge sind die Stadtmauern fast noch überall erhalten, aber so wie beim Säbener Tor in Brixen, hier im Bild, vielleicht könnte man die Tür zu machen, dann ist es etwas dunkler vorne, durch Fenster und Türen durchlöchert und lassen sich heute nur noch durch ihre bedeutende Mauerstärke im Fundament namentlich und im Bereich bis zum ersten Obergeschoss erkennen. Im Zusammenhang mit der mittelalterlichen Stadtbefestigung ist auch auf die Burg der jeweiligen Stadtherren hinzuweisen. Nur bei wenigen Städten befand sich diese Stadtburg in erhöhter Lage oberhalb der Stadt. Bekannte Beispiele hierfür sind Klausen, hier im Bild, Bruneck, Rattenberg und Kufstein. In Meran hingegen wurde der Pulverdom, das sogenannte Schloss Ortenstein, vermutlich erst später in den Verband der Stadtmauer mit einbezogen, als man an der Einmündung der Passaierstraße in das Steinachviertel das dortige Stadttor errichtet hat. Sie sehen oben den sogenannten Pulverdom und dann die Verbindungsmauer herunter zum Passaierer Tor, während die alte Stadtmauer von Meran viel weiter westlich verlaufen ist. Bei allen übrigen Städten befindet sich die Burg des Stadtherren, wenn es eine solche überhaupt gab, auf demselben Niveau wie die städtische Siedlung und meist im Verband mit der Stadtmauer bzw. neben einem Stadttor. Dies gilt von dem 1277 zerstörten Bischofspalast am Bozner Kornmarkt ebenso. Dieser Bischofspalast befand sich in der Baulücke zwischen diesem Haus und dem gegenüberliegenden und war verbunden mit dem südlichen Ausfallstor. Der Palast wurde von Meinhard II. Zerstört, der damit gewaltsam die Herrschaft zumindest de facto in Bozen angetreten hat. Was die Lage in der Stadt betrifft, so gilt das also genauso auch für die ältere und auch für die jüngere Stadtburg des Fürstbischofs, bitte das nächste Bild, von Brixen. In Innsbruck befand sich diese Stadtburg gleich neben der strategisch wichtigen Innbrücke, eine Ansicht von 1556, Sie sehen hier das Gebäude noch mit dem landesfürstlichen Wappen geziert. In Kitzbühel war die Stadtburg neben dem südlichen Stadttor. Ähnlich lagen die Verhältnisse auch in Glons. Das ist ein recht markantes, zinnenbekröntes Gebäude, das südlich an einen markanten mittelalterlichen Dom angeschlossen hat. In Meran und Hall hingegen begnügte sich der Landesfürst mit dem Besitz eines ansitzartigen Wohnhauses, gleichsam einer Pfalz, innerhalb der Stadt, der keinerlei militärische Bedeutung zukam. Im Bild die sogenannte landesfürstliche Burg, Erzherzog Sigmunds des Prinzreichen. Sie war an der Bergseite von Meran. Hier hat zwar die Stadtmauer, die nördliche Stadtmauer, diesen Bau tangiert, aber das Ganze war von vornherein, wie auch dieser zeitgenössische Torausgang zeigt, nicht als Verteidigungswerk gedacht. Der Innenraum der Tiroler Städte war durch die meist langgezogene Marktstraße geprägt, welche sich aber nur in wenigen Städten, wie zum Beispiel hier in Innsbruck, platzartig weitete. Nur in der ehemals bayerischen Stadt Kitzbühel bestand ursprünglich ein großer, weiter Marktplatz, doch erwies er sich auf die Dauer weniger wichtig als der Baugrund, den er einnahm. Weshalb dieser Platz, beginnend mit dem Bau der dortigen St. Katharinenkirche um 1361-65, durch eine mittlere, zum Teil doppelte Häuserzeile in zwei Straßenzüge abgeteilt worden ist. Sie sehen hier die Stadtkirche und diese doppelte Häuserreihe, jetzt die Vorderstadt und die Hinterstadt genannt. Ursprünglich war das ein großer Parkplatz, der aber, wie gesagt, nicht erforderlich war. Wenn jedoch heute der Eindruck entsteht, dass auch andere Altstädte Tirols sehr wohl über stattliche Marktplätze verfügt hätten, wobei gerne als Beispiel der Obstmarkt in Bozen hier im Bild oder der Platz vor dem Zwölferturm in Sterzing angeführt werden, so muss dazu festgestellt werden, dass dieser Eindruck trügt. Beim Bozner Obstmarkt handelt es sich nämlich ebenso wie beim Innsbrucker Marktgraben um einen Marktplatz, der erst dadurch entstanden ist, dass der Stadtgraben vor der überflüssig gewordenen Stadtmauer zugeschüttet worden ist. Beim Platz vor dem Zwölferturm hingegen in Sterzing handelt es sich um einen absichtlich unverbaut belassenen Platz, der als Übergangszone oder Schussfeld zwischen der vorstädtischen Dorfsiedlung, der sogenannten Altstadt von Sterzing, und der ummauerten Stadtsiedlung oder Neustadt entstand. Dasselbe ist auch in Meran beim Platz zwischen der Pfarrkirche und dem Steinachviertel oder auch beim heutigen Stadtplatz in Lohns zu beobachten. Vielleicht könnte man so ein bisschen herüberrutschen. Na, ungefähr. Ja. Wir sehen hier den Turm der Stadtpfarrkirche. Hier müsste man sich die Friedhofsmauer vorstellen und hier hat die alte Stadtmauer die Altstadt von Meran gegen das Steinachviertel, den ältesten Ortsteil hin, abgeschlossen. Der Marktplatz der mittelalterlichen Städte aber war, wie bereits oben erwähnt, die Marktstraße, die in vielen unserer Städte durch Laubengänge flankiert wird. Wobei hinsichtlich der Entstehungsweise und des Alters dieser Lauben oder Arkaden in den älteren Quellen als Gewölbe bezeichnet, große Unterschiede bestehen. Während die Lauben in der Bozner Laubengasse hier im Bild in ihrer ersten Anlage, nicht in ihrer heutigen Erscheinung, wahrscheinlich bereits im 12. und 13. Jahrhundert entstanden sind und jene von Glons spätestens im 14. und 15. Jahrhundert gleichzeitig mit den betreffenden Hausbauten errichtet wurden, so stellen die Lauben in Innsbruck und Sterzing spätere Hausvorbauten des 15. Jahrhunderts und später dar. Im Detail untersucht wurde diese Frage bei den Innsbrucker Lauben, wo sich zeigte, dass dieselben zum Teil vermutlich im Zuge des Wiederaufbaues der Stadt nach dem großen Brand von 1390, zum Großteil aber erst nach 1420 an die betreffenden Häuser angebaut worden sind, wodurch der Wohnraum der Obergeschosse vergrößert wurde. Im offen gewölbten Erdgeschoss aber witterungsgeschützte Handelsgewölbe entstanden. Ein konkretes Beispiel dieser Laubenvorbauten bietet der Innsbrucker Stadt- oder Rathausdom, der zwischen 1442 und 1450 vor der Fensterfront eines 1442 vom Stadtrat zur Erweiterung des Rathauses angekauften Hauses erbaut worden ist, wobei man das Erdgeschoss des Domes als nach drei Seiten offenes Laubengewölbe gestaltet hat. Nein, wir bräuchten jetzt noch den Plan. Ich kann starten. Jawohl. Wir sehen hier den Umriss des alten Rathauses von 1358. An dieses Rathaus wird dann zur Erweiterung zunächst ein einachsiges, also mit nur einer Fensterachse versehenes Haus dazugekauft. Später kommt dann noch ein zweites dazu. Nach dem Ankauf dieses Hauses 1442 wurde dann vor die Hausfront, vor die alte Straßenfront dieser Häuserreihe, der Turm, der Stadt- oder Rathausturm, vorgebaut, gleichzeitig das alte Rathaus in den Platz hinein verlängert und damit entstand in diesem Bereich der Anfang dieses Laubenganges. Ein weiteres Beispiel ist in dem hier von der Ostseite gezeigten goldenen Dachelgebäude zu erblicken, welches um 1420-28 jedoch noch ohne den berühmten Prunkerker als Residenz Herzog Friedrichs IV. Adaptiert worden ist. Im Zuge dieser Arbeit entstand unter anderem in dem über den Lauben gelegenen Eckzimmer des zweiten Obergeschosses eine 1780 aufgelassene St. Georgshofkapelle. Deren Erwähnung ist für uns deshalb von Wichtigkeit, weil Herzog Friedrich IV. Im Jahre 1439 in dem Stubel, also in der Stube, unter derselben Kapelle gestorben ist, wodurch der Nachweis dafür erbracht ist, dass die dortigen Lauben im Zuge der Adaptierung dieses Hauses zur Residenz um 1420-28 entstanden sind. Bleibt noch zu erwähnen, dass sowohl durch den Bau des Laubenganges beim Goldenen Dachelgebäude wie auch durch den Bau des Laubenganges beim alten Rathaus bzw. Stadtdom die Einmündung der dortigen schmalen Seitengassen in den Stadtplatz weitgehend verstellt wurden, was ebenfalls erkennen lässt, dass diese Laubengänge nachträgliche Vorbauten sind. Eine Betrachtung dieses Stadtplanes zeigt Ihnen deutlich die Einmündung der heutigen Pfarrgasse in den Stadtplatz, die Herzog-Friedrich-Straße, wobei diese Häuserlinie ursprünglich ihre geradlinige Fortsetzung in den innenseitigen Hausmauern der Lauben gefunden hat. Noch deutlicher wird das vielleicht sichtbar beim Verhältnis Hofgasse, Herzog-Friedrich-Straße. Beide Ausgänge sind heute durch diese Laubenvorbauten weitgehend verstellt. Selbstverständlich werden derartige Laubenvorbauten nur dort angetroffen, wo die Straßen oder Plätze breit genug waren, um diese Baumaßnahme zu ermöglichen. Im Bild ein Blick auf die Lauben in Sterzing. Bei Straßen, die sich allmählich verbreitern, tritt daher an der Stelle der entsprechenden Weitung der Beginn eines Laubenganges meist durch stufenartiges Vortreten in Erscheinung. Ein Indiz dafür, dass die Lauben in Innsbruck, in Sterzing oder auch in Neumarkt, einem alten Marktort im Bozener Unterland, entweder im Nachhinein an ein bestehendes Haus angebaut oder erst im Zuge eines späteren Neubaues entstanden sind, liefert auch die Tatsache, dass in den betreffenden Orten die Lauben nicht überall durchgehend vorhanden sind, sondern dass sie oft nur vereinzelt, hausweise entstanden, was im Straßenbild einen bewegten Wechsel von alter Hausfront und Laubenfassade verursachte. Auch die oft sehr unterschiedliche Gestalt und Größe der Laubenbögen erklärt sich aus dieser Entstehungsweise. An diesen Marktstraßen bzw. Laubengassen hatten aber nicht nur Handel und Gastgewerbe ihren Standort. Hier befanden sich auch die wichtigsten Verwaltungsgebäude und namentlich das Rathaus. Der Bestand eines Rathauses setzt eine schon weit fortgeschrittene bürgerliche Selbstverwaltung voraus. Es wundert uns daher nicht, dass in den meisten Tiroler Städten erst im 15. Jahrhundert ein Rathaus nachgewiesen werden kann. Das älteste Tiroler Rathaus ist das im Bild gezeigte bescheidene Rathaus der Stadt Innsbruck, welches 1358 errichtet wurde. Seine heutige Form mit dem vorhin gezeigten einzigartigen Stadtturm erhielt es allerdings erst um 1442-50. Ihm folgte 1406 das schöne Rathaus in Hall, welches zuvor als landesfürstliche Stadt Pfalz diente und im genannten Jahr von Herzog Leopold IV. Der Stadt als ein Rathaus geschenkt worden ist. Auch das erste Meraner Rathaus war ursprünglich ein landesfürstliches Gebäude. Es wurde der Stadt aber nicht geschenkt, sondern im Jahre 1413 von der Stadt zu diesem Zwecke angekauft. Seit 1875 befindet sich an seiner Stelle leider ein gründerzeitlicher Neubau, weshalb ich ein Bild zu zeigen hier unterlasse. Das erste Bozner Rathaus wird 1420 genannt, wurde jedoch bereits 1455 durch das noch heute beeindruckende zweite Rathaus an der Laubengasse im Bild ersetzt. Das zweifellos schönste Tiroler Rathaus schufen sich die Bürger von Sterzing, die zu diesem Zwecke 1468 eine bis dahin in Privatbesitz befindliche Bürgersbehausung angekauft haben. Die künstlerische Vollendung dieses Rathauses und seines Eckerkers erfolgte dann 1524. Auch das erste Rathaus von Attenberg mit seinem markanten Glockentürmchen von 1581 verdient hier genannt zu werden. In Rattenberg selber ist die Kenntnis davon, dass es sich hier um das alte Rathaus handelt, inzwischen völlig in Vergessenheit geraten. Das alte Rathaus der Stadt Glons, ebenfalls an der Laubengasse gelegen und seit 1530 nachweisbar, nimmt sich daneben mehr als bescheiden aus. Es ist dieser ganz nüchterne Bau im Vordergrund. In den Bereich der Stadtverwaltung gehörten auch die verschiedenen Einrichtungen der Marktaufsicht, wie zum Beispiel die öffentliche Waage, die Brot-, Fleisch- und Fischbänke. Im Laufe der Zeit mussten die baulichen Zeugen dieser alten Einrichtungen allerdings fast ausnahmslos modernen Bauten oder Straßenverbreiterungen weichen. Umso erfreulicher ist es daher, dass sich in Bozen sowohl das alte Waghaus hier im Bild, welches in Bozen allerdings landesfürstliches Lehen war, als auch barocke Fischbänke mit einem zugehörigen Fischbehälter oder Fischhalter, wie man in Tirol genannt worden ist, an der Dr. Streitergasse erhalten haben. Besonders schön ist, dass diese Fischbänke heute dort noch in Verwendung stehen und so wirklich irgendwie Einblick in das lebendige Wirtschaftsleben von früher ermöglichen. Auch auf die Rotfuhr, auf die der Rotfuhr dienenden Ballhäuser muss hier hingewiesen werden. Die Rotfuhr war eine dem Gütertransitverkehr zwischen Augsburg und Venedig dienende landesfürstliche Organisation von Kurzstreckenfrächtern, die die jeweiligen Transitgüter auf ihren Wegen immer nur ein kurzes Stück von Station zu Station transportierten, wobei die Warenballen jeweils am Endpunkt der Strecke, am Umladeplatz oder eben im Ballhaus, auf das Fuhrwerk des nächsten Frechters umgeladen wurden. Solche Ballhäuser treffen wir daher auch in den Städten Innsbruck, Sterzing, Meran, Lohns und Honeck sowie in mehreren Markt- und Dorfgemeinden an der Strecke Augsburg-Treviso bzw. Augsburg-Verona an. Baulich haben sich praktisch nur noch ein Ballhaus in Neumarkt erhalten, von dem ich leider noch kein Bild besitze. Eine weitere städtische Einrichtung war das Bürgerspital, welches sich jedoch zum Unterschied vom Rathaus, vom Wag und vom Ballhaus fast immer außerhalb der Stadtmauern befand. So treffen wir das 1271 von Graf Meinhard II. Begründete Meraner Heiliggeistspital mit Kirche und Friedhof hier im Bild nicht nur außerhalb der Stadtmauer, sondern sogar außerhalb des alten Stadtgebietes, jenseits der Wasserbrücke, was in diesem Falle sogar die Lage in einer anderen Diözese bedeutete, da die Passer bis 1808 die Grenze zwischen den Bistümern Chur und Trier gebildet hat. Auch in Bozen befand sich das Heiliggeistspital außerhalb des städtischen Burgfriedens im Bereich der Dorfgemeinde Bozen. In einer Urkunde von 1272 erstmals genannt, erhoben sich seine Gebäude anstelle der heutigen Hauptpost gegenüber der Pfarrkirche. Auf dem Platz vor diesem Spital hatte der landesfürstliche Landrichter von Gries seine Dingstatt bzw. seine Gerichtsstätte, wo er jährlich sein Judizium quod dicitur Dorfgerichte abhielt. Eine Rechtshandlung also, die sich ausschließlich auf das Dorf Bozen bezogen hat, woraus, abgesehen von anderen Hinweisen, deutlich zu erkennen ist, dass sich das Bozner Bürgerspital nicht innerhalb des städtischen Gerichtsbezirkes, sondern eben auf Grund und Boden des Dorfes Bozen bzw. im Bereich des landesfürstlichen Landgerichtes Gries befand. In den übrigen Tiroler Städten treffen wir das Stadtspital zwar auf eigenem Gemeindegrund, aber fast immer außerhalb der Stadtmauer an. So befand sich das 1307 begründete Heiliggeistspital von Innsbruck jenseits des Stadtgrabens am Beginn der Neustadt. Sie sehen hier die Marktgrabenstraße anstelle des zugeschütteten Stadtgrabens. Dieser Pfeiler würde den Eckpunkt der Stadtmauer signalisieren. Und hier sehen Sie noch die zwei nördlichsten Fensterachsen der Spitalskirche, an die dann westlich nach hinten hinein das Stadtspital angebaut war. In Sterzing befand sich das Bürgerspital seit 1399 nördlich vom Zwölferdom, außerhalb der Stadtmauer eben auch. Sein Vorgänger lag noch weiter vom Stadtkern entfernt an der Nordeinfahrt in die Sterzinger Alt- oder Oberstadt. Weitere derartige Beispiele können von Brixen, von Honeck, von Hall, Lohns, Kufstein und Kitzbühel angeführt werden, während in der bischöflich-brixnerischen Stadt Klausen, jetzt im Bild, in der Görzer Residenzstadt Liens und in der ehemals bayerischen Grenzstadt Rattenberg das Spital innerhalb bzw. unmittelbar an der Stadtmauer, also zumindest in einer Randlage, situiert war. Bis zur Hochwasserkatastrophe des Jahres 1471 befand sich allerdings auch das Klausener Spital zu den heiligen 12 Aposteln außerhalb der Stadtmauer, woran heute nur noch die einsam stehende ehemalige Spitalskirche erinnert. Zum Thema Bürgerspital muss jedoch noch erwähnt werden, dass das mittelalterliche Heilige-Geist-Spital unserer Städte kaum etwas mit unseren heutigen Spitälern oder Krankenhäusern gemeinsam hatte, sondern dass es sich dabei vor allem um eine Art Altersheim gehandelt hat, in welchem der alte Bürger, aber auch die betagten Armen einer Stadt einen relativ gesicherten Lebensabend verbrachten. Das Heilig-Geist-Patrozinium fast aller dieser Stadtspitäler geht übrigens auf den 1198 in Montpellier gegründeten Heilig-Geist-Orden zurück, der sich besonders in Italien und Frankreich der Betreuung der Armen und Alten in diesen Spitälern widmete. In Tirol konnte das Wirken dieses Ordens bisher jedoch nur in Glurns im Bild nachgewiesen werden, wo sich das Spital außerhalb der alten Stadtmauer anstelle des heutigen Pfarrbistums befunden hat. Dienten also die sogenannten Spitäler vorwiegend als Betagtenheime, so standen für die an schweren, namentlich an infektiösen Krankheiten leidenden Mitbürger in den mittelalterlichen Tiroler Städten sogenannte Sondersiechen- oder Leprosenhäuser zur Verfügung, welche stets in möglichst großer Entfernung von den Wohnvierteln der jeweiligen Stadt installiert wurden, um die Infektionsgefahr einzuschränken. Im Bild die St. Leonhardskirche des ehemaligen Leprosenhauses in Meran. In Sterzing, hier im Bild, und auch in Bozen bestanden jedoch zusätzlich zum Stadtspital noch Deutschordensspitäler und in Brixen ein bischöfliches Heiligkreuzspital anstelle des heutigen Priesterseminars, welche Spitäler aber zum Unterschied von den Stadtspitälern nicht eigentlich für die Bürger der betreffenden Städte geschaffen wurden, sondern den Pilgern, die nach Rom oder ins Heilige Land zogen, als Hospiz und Herberge dienen sollten. Ein weiteres, das Bild unserer Städte prägendes Element, welches in möglichst großer Entfernung vom Stadtkern situiert wurde, war der stets künstlich angelegte Mühlkanal mit dem zugehörigen Gewerbeviertel. Im Bild der Mühlbach von Sterzing. Wohl hat man allerorts kleine Wasserläufe zur Durchspülung der offenen Ritschen und als Löschwasser in die Stadtzentren eingeleitet. Das stark fließende und daher gefährlichere Energiewasser der Mühlkanäle hielt man sich hingegen möglichst von der Stadtmauer fern. Nur in Brixen, Klausen und Meran verlief der Mühlbach geländebedingt in der Nähe der Mauer bzw. im Bereich des schmalen Uferstreifens zwischen dem Fluss oder Bachlauf und der Ringmauer. Sie sehen hier in Brixen, hier wäre der Verlauf der Stadtmauer, hier ist der Eisack und hier dazwischen verläuft an sich atypisch der Mühlkanal, nur hätte er woanders keine Möglichkeit gehabt. Auch in Glurns war dies ursprünglich der Fall. Im Zuge der Erbauung der neuen Stadtmauer kam der dortige Mühlbach jedoch aus militärischen Gründen innerhalb der Mauer zu liegen, was eine Ausnahme darstellt. Er wird also hier in die Stadtmauer hereingeleitet und verlässt sie hier unten mit. Haben wir somit die wichtigsten profanen Bereiche, die das Bild der Tiroler Städte prägten, behandelt, so wollen wir uns abschließend dem überaus wichtigen Kapitel Stadt und Kirche zuwenden. Diesbezüglich kann Bozen, deren Bild, als ein sehr typisches Beispiel bezeichnet werden. Fast alle Tiroler Städte sind ja jünger als die Urpfarren, in deren Bereich sie eingepflanzt worden sind. So ist auch die auf eine frühchristliche Basilika zurückgehende und urkundlich seit 1184 nachweisbare Pfarre Bozen die ihren Sitz im Dorfe Bozen hatte, zweifellos älter als die im 11. bis 12. Jahrhundert begründete Stadt Bozen. Zwar haben hier spätere Grenzveränderungen dazu geführt, dass aus dieser Dorfpfarre eine gleichnamige Stadtpfarre wurde. Die Lage der schönen Marienpfarrkirche außerhalb der ehemaligen Stadtmauer lässt jedoch noch heute deutlich die ursprünglichen Verhältnisse erkennen. Sie sehen hier unten die Marienpfarrkirche, heute der Dom der Diözese Bozen-Brixen, und hier oben war der Verlauf der Stadtmauer. Das ist also ein ganz deutlicher Zwischenraum zwischen Pfarrkirche und Stadtkern. Ein ähnlicher Fall liegt auch in Kitzbühel vor. Auch dort liegt die St. Andreas-Pfarrkirche außerhalb der Windmauer und außerhalb des im Bild gezeigten ehemaligen Nordtores und bildete ursprünglich als Filialkirche der Pfarre St. Johann den kirchlichen Mittelpunkt der alten Dorfgemeinde Kitzbühel, in deren Gebiet um 1253-71 die Mark- bzw. Stadtsiedlung Kitzbühel angelegt wurde. Dasselbe gilt auch von Gurs, dessen Pankratius-Pfarrkirche außerhalb der Stadtmauer und am jenseitigen Ufer der Etsch liegt. Ähnlich verhält es sich mit der St. Andreas-Pfarrkirche in Lienz, welche sich außerhalb des Stadtkerns am linken Ufer der Isla erhebt und ursprünglich die Pfarrkirche von Patriasdorf oder Patriarchesdorf war. Wir haben also hier drüben die ummauerte Stadt Lienz und auf der anderen Seite der Insel, ziemlich weit entfernt und noch dazu in erhöhter Lage, die St. Andreas Pfarrkirche. Auch die Marienkirche von Brunegg, oberst im Bild, kann in diesem Zusammenhang angeführt werden. Sie war ursprünglich als Filialkirche der Pfarre St. Lorenzen das geistliche Zentrum des Dorfes Ragen. Auch die weit abseits stehende Marienpfarrkirche von Sterzing gehört zu dieser Gruppe von Städten, bei denen die ältere Dorfkirche infolge der Stadtgründung zur Stadtkirche bzw. Stadtpfarrkirche avanciert. Dieser Weg war aber nur möglich, wenn sich die betreffende Kirche in relativer Nähe der neuen Stadtsiedlung befand und entweder gleich bei der Stadtgründung, wie zum Beispiel in Kitzbühel, Sterzing, Bruneck und Lienz, oder aber später wie in Bozen, in den städtischen Burgfrieden mit einbezogen worden ist. Andernfalls verblieben die neu gegründeten Städte noch durch Jahrhunderte in einem mitunter lästigen Abhängigkeitsverhältnis zu jener Dorfpfarre, in deren Bereich sie eingepflanzt worden sind. Jene städtischen Kirchen aber, die unter diesen oft sehr beschwerlichen Umständen allmählich das Filialverhältnis abwerfen und zur neuen Stadt Pfarren aufsteigen konnten, diese Kirchen befinden sich stets innerhalb der und des ummauerten Stadtkerns, innerhalb der Stadtmauer. Eindrucksvolle Beispiele hierfür sind die St. Jakobs Pfarrkirche in Innsbruck, hier im Bild, die erst 1643 aus der Abhängigkeit von Wilton entlassen wurde, sowie die St. Nikolaus Pfarrkirche in Hall, die bis 1785 der Pfarre Absam unterstand. Der Fall von Hall ist ein besonders interessanter aus dem Grund, der Pfarrer von Absam hat bereits im 14. Jahrhundert seine Residenz nach Hall hinunter verlegt, wodurch später der Eindruck entstand, dass die Pfarre in Hall sei und nicht in Absam. Diese Verwirrung führte letztlich dazu, dass im 18. Jahrhundert bei der Pfarrregulierung dann eigentlich Absam wieder zur selbstständigen Pfarre erhoben wurde, obwohl es eigentlich Hall war, das ab diesem Zeitpunkt erstmals zur Pfarre wurde. Ähnliches können wir in Klausen und auch in Meran beobachten. Weitere Beispiele sind, wie gesagt, Vils, Kufstein, Rattenberg und Klausen. Am längsten, hier das, die Klausener Pfarrkirche, am längsten währte diese Abhängigkeit bei der St. Nikolaus Pfarrkirche in Meran, die erst 1921 aus der Dorfpfarre Tirol entlassen und zur selbstständigen Pfarre erhoben worden ist. Stadtbildmäßig dasselbe ist auch in der kleinen herrschaftlichen Stadt Vils zu beobachten, nur mit dem Unterschied, dass die dortige, der Stiftspfarre Füssen unterworfen gewesene Maria Himmelfahrtskirche ihre bereits 1395 erfolgte Erhebung zur selbstständigen Pfarre nicht der Initiative der Bürgerschaft, sondern dem Ehrgeiz des adeligen Stadtherrn Andreas von Hoheneck verdankte. Eine besondere Stellung im Verhältnis zwischen Stadt und Kirche nehmen im Allgemeinen die Klöster ein. Im Bild die Kirche des Klarissenklosters in Brixen. Hier müssen wir allerdings grundsätzlich zwischen den mittelalterlichen Klöstern und den Ordensniederlassungen der Zeit der Gegenreformation unterscheiden. Mittelalterlichen Klöster begegnen wir nämlich nur in den alten Residenzstädten Brixen, Meran und Lienz sowie in der Handelsstadt Bozen und zufolge einer privaten Stiftung in Rattenberg. Wobei die Dominikanerinnen und die Klarissen bei den Residenzen einerseits als Versorgungsinstitut für unverheiratete adelige Töchter und zudem als ehrwürdiger geistlicher Dekor dienten, während die Franziskaner, hier ein Bild in ihrem Kreuzgang, und besonders die Dominikaner in Bozen den religiösen Bedürfnissen der Marktbesucher entgegenkamen. Innerhalb der Stadtmauern befanden sich von allen diesen Klöstern aber nur das Augustiner- bzw. spätere Servitenkloster in Rattenberg, das Kloster der Klarissen am Rheinweg in Meran und jenes der Karmeliter, später Franziskaner in Lienz. Wobei darauf hingewiesen werden muss, dass sich der Standort der beiden letztgenannten Klöster nicht innerhalb der ursprünglichen Ringmauern dieser Städte, sondern bereits in einer um 1300 erfolgten Stadt- und Mauererweiterung befinden. Wir können daher zusammenfassend feststellen, dass es im Mittelalter in keiner Tiroler Stadt zur Ausbildung eines Klosterviertels gekommen ist. Dies wurde dafür im Zuge der Gegenreformation in der jüngeren Residenzstadt Innsbruck gründlich nachgeholt, wo unter der Patronanz des Landesfürsten im Verlauf weniger Jahrzehnte anschließend an die Altstadt ein Klosterviertel mit nicht weniger als 4 unmittelbar beieinander liegenden Ordensniederlassungen entstand, wovon die Jesuiten, Franziskaner und Kapuziner noch heute bestehen. Das Kapuzinerkloster ist auf diesem Bild nicht mehr drauf. Auf die übrigen Klostergründungen aus der Zeit der katholischen Restauration in Innsbruck, wie in den übrigen Städten des Landes, braucht hier jedoch nicht im Detail eingegangen zu werden. Der pauschale Hinweis, besonders auf die fast in allen Tiroler Städten heimisch gewordenen Kapuziner, mag hier genügen. Als einzige klosterähnliche Anlage ist schließlich der im 10. Jahrhundert in Brixen um den Domkreuzgang angeordnete Gebäudekomplex des mittelalterlichen Bischofspalastes mit dem anschließenden alten Friedhof und dem Domplatz anzuführen, um welchen geistlichen Kern im Norden und Westen planmäßig die bürgerliche Stadt in der Gestalt der großen und kleinen Lauben angeordnet worden ist. Wir haben also hier den Kreuzgang, Domkreuzgang mit der Domkirche, anschließend den Friedhof und die Pfarrkirche, hier den Platz vor dem Dom und die alte bischöfliche Burg. Und um dieses Geviert in der Südostecke wird dann die Bürgerstadt an der Nordseite und an der Westseite angefügt. Die ursprüngliche Südbegrenzung verlief hier vorüber und erst mit dem Bau der neuen bischöflichen Burg, beziehungsweise dem ersten Bau dieser Burg, die heute ein Renaissancebau ist, um 1265 wird erstmals hier die Stadtbegrenzung nach Süden herunter verschoben. Mit diesem Hinweis auf die älteste Stadt Deutschtirols, die bis 1964 bischöfliche Residenzstadt war, mögen meine Ausführungen schließen, die hoffentlich geeignet waren, vor Ihren Augen das Bild der alten Tiroler Stadt zumindest in seinen Grundzügen erkennen zu lassen und zu skizzieren. Ich danke. Sie um Fragen zu bitten und möchte das hiermit tun. Also, Frau Lambocchi oder? No, prima la faccio io. Prima la faccio io perché precede la sua. Io vorrei chiedere, come ho già anticipato in conversazione privata al professor Ie, qual è la distanza media fra queste città, che secondo sono città che hanno al loro interno un mercato e possono, sono lungo delle strade di traffico e c'è da chiedersi se non corrispondano a delle tappe delle carovane mercantili. E questa è la prima. Tappe che possono essere sulla via terrestre, ma che possono essere anche sulla via fluviale. Questa è la domanda, le distanze. Naturalmente tenendo conto del dislivello che dei dislivelli che devono superare, ma pressappoco la distanza qual è? No, no. Spende. Come? Ach so, das ist schon doch besser, ja. Der Abstand der Städte voneinander war sehr ungleich. Wir haben also zum Beispiel in einer Entfernung von nur 10 Kilometern Innsbruck und Hall auseinander. Wir haben im gesamten oberen Inntal von Innsbruck aufwärts bis zum Reschenscheideck keine Stadt. Es kommt dann erst südlich des Reschenscheideck das kleine Städtchen Würms. Von dort hinunter nach Meran sind es wieder etwa 60 Kilometer oder 50 Kilometer. Von Meran nach Bozen ist dann wieder eine nähere Distanz gegeben von etwa 30, 40 Kilometern. Und diese unterschiedliche Distanz hält sich. Wir haben aber einen Ausgleich bezüglich der Regelmäßigkeit in den Abständen für die, wie Sie sagen, Transportkarawanen, also für die Transportzüge in Form der Rotfuhrstationen, die ich bereits erwähnt habe. Diese Ballhäuser, diese Umladestätten befanden sich nämlich nicht nur in den Städten, sondern auch in Dorfgemeinden bzw. in Marktgemeinden. Und diese Distanzen sind ziemlich regelmäßig, um ein möglichst gleichmäßiges Verteilen einerseits der Begünstigung dieses Nebenverdienstes der Frechterei für die betreffenden Bewohner zu gewährleisten und andererseits, um also einen gleichmäßigen Rhythmus im Transport sicherzustellen. Diese Abstände sind also etwa bei 25-30 Kilometern. Um es konkret zu sagen, die Linie geht von Lermoos im Außerfern über den Fernpass herein nach Nassereit, von Nassereit über das Mirminger Plateau nach Telfs, von Telfs nach Innsbruck, von Innsbruck nach Matrei, von Matrei dann nach Sterzing und von Sterzing hinunter an den Eingang des Pustertals in Mühlbach. Von Mühlbach nach Bruneck und von Bruneck nach Toblach. Von Toblach geht es dann hinunter in Richtung Treviso. Das ist die eine Linie. Die andere Linie kommt, der Beginn der ersteren Linie, den müsste ich noch klarstellen, richtig stellen, der geht über, die, über den Seefelder Sattel herein, über Zierl, Innsbruck und verbindet sich über das Mirminger Plateau Tels mit dem oberen Weg, der vom Fernpass über Imst, Zams, Brutz, das sind also lauter Dörfer, mit Ausnahme von Imst, lauter Dörfer, Brutz, Naudpfunz, Nauders, nach Glons geht und dann von Glons über Latsch, wieder ein Dorf, hinunter nach Meran, von Meran nach Terlan, das ist wieder eine Dorfgemeinde, von Terlan nach Bozen, dann nach Neumarkt. In Neumarkt, da haben wir wieder eine Marktgemeinde und so, das ist der untere Weg, geht es dann hinunter bis Verona. Das ist also die Regelmäßigkeit der Stationen dieser Transportorganisation, einer landesfürstlichen Organisation, die wir seit dem Beginn des 14. Jahrhunderts nachweisen können. Und die Städte aber sind, wie gesagt, nicht in regelmäßigen Abständen. Sie entstanden aus anderen politisch-wirtschaftlichen Erwägungen heraus. Nehmen wir zum Beispiel den sehr geringen Abstand von Innsbruck und Hall, diese 10 Kilometer, wobei ja die Gründung von Hall eigentlich zu Wege gebracht wurde in Form eines Bruches der Bestimmungen des Innsbrucker Stadtrechts, zu erklären nur aus dem dortigen Salzbergwerk. Und der dortige Salzrechen verursachte auch den Beginn der dortigen Innschifffahrt. Es war nicht so, wie man häufig in der Literatur zu lesen bekommt, dass der Inn also erst ab Hall schiffbar gewesen wäre. Vielmehr war in Hall der Inn abgetrennt oder gesperrt durch einen Holzrechen zum Antriften des Holzes für die Saline. Und die Schifffahrt wäre durch diesen Holzrechen unterbrochen gewesen. Und so entwickelt sich dort ein an sich viel stärkerer Warenumsatz Platz, als es Innsbruck gewesen ist. Kurz, wollen Sie kurz wiedergehen? Sì, la distanza tra le città non era regolare come si pensava, anzi ci sono delle distanze molto lunghe tra una e l'altra città, 160 km più o meno, d'altra parte città molto vicine come le ultime due, Halle e Innsbruck, che hanno una distanza di solo 10 km. Allora non sono le tappe marcare, cioè non sono le città a marcare le tappe del commercio in transito, ma ci sono quelle costruzioni che si trovavano nelle città, quelle barboes, quei depositi, quei magazzini, che si trovano anche al di fuori delle città. E queste marcano le vere tappe e si trovano in distanza più o meno tra 25 e 30 km. Credo che sia tutto, no? Signorina Mori. Io devo innanzitutto ringraziare il dottor Müller per averci dato un panorama così interessante da un punto di vista metodologico, perché ha affrontato il fenomeno città, il fenomeno urbano su una regione, su una regione geografica che ha delle caratteristiche estremamente interessanti dal punto di vista urbano, dal punto di vista urbanistico. E quindi il fatto che ci abbia fornito una così interessante informazione su questi argomenti mi permetterà quindi, mi scuserà se lo bombarderò con un po' di domande che non sarà una, sarà una domanda un po' multipla, quindi questa è la colpa è sua, doveva fare delle cose meno interessanti. Quindi volevo alcune cose domandarti e non so da che parte cominciare. Prima di tutto, una delle questioni che mi è sembrata estremamente importante è quella relativa alla fondazione, se ho capito bene, la fondazione di questi centri. Di questi centri urbani, che nonostante siano di piccole dimensioni, come si dice, però sono molto chiaramente dei fenomeni urbani, sono delle città, non sono qualcosa di diverso. Direi, almeno per quello che ho potuto vedere dal punto di vista delle piante così belle che ci ha fornito. Quindi città fondate. Ora, abbiamo sentito che erano città che dipendevano o dal principe, o dal vescovo, dai conti di Gorizia, o dal principe, ecco. Quindi mi domando, sono città che vengono fondate per un atto di volontà di queste autorità, di questi signori territoriali? Sono città quindi che hanno una fondazione strutturata come quella come quel modello che io ho in mente, essendo la mia visione del tutto italica, quindi per questo mi scuso, cioè di città fondate con delle caratteristiche molto precise dal punto di vista urbano, con una pianta costruita, una pianta fatta a tavolino, non dico da architetti, ma veramente da persone molto vicini a questa loro, a questa specializzazione, oppure se si tratta di un atto di volontà del Signore, non viene tanto nella fondazione di tutta la città quanto nell'avere consentito e concesso un mercato da svolgere in queste zone che fra l'altro una certa aggregazione l'avevano già avuta, essendoci, come abbiamo visto, sentito anche le chiese parrocchiali, e quindi un'organizzazione già c'era. Ma su questo punto poi vorrei tornare in un secondo momento, se mi permetterà, naturalmente non voglio monopolizzare la discussione. Ecco, quindi si tratta del mercato attorno a cui poi è cresciuta la città, o si tratta di un atto di fondazione di tutta la città? Questa è la prima domanda, poi seguiranno le altre, non so se le devo fare tutte o se... Dipende dalla Presidenza, se mi permetterà. Mi metto da sempre Marina Bocchi, con diventa ausgesprochen für die interessante Darstellung, die Sie geboten haben. Und eben wegen der Mannigfaltigkeit der interessanten Argumente wird sie im Laufe der Diskussion mit vielen Fragen bombardieren. Ich bitte darum. Die erste Frage geht auf die Gründung der Städte hinaus. Und zwar fragt sie, ob es sich um Willensakte der Herrscher handelt bei der Gründung der Städte. Also wenn es sich um diese handelt, beziehen sie sich auf die ganze Stadt oder nur auf den Markt? Wird der Markt gegründet oder die ganze Stadt? Und wie ist die Gründung vonstatten gegangen? Sie sagt, sie glaubt nicht, dass Architekten am Reißbrett am Werk waren und das gezeichnet haben, aber hatte man ein bestimmtes Projekt abstrakt, das man dann ausgeführt hat, materiell, oder wie ist das vor sich gegangen? Was den Willensakt der Gründung betrifft, so wird man in den meisten Fällen wohl davon sprechen dürfen, dass zunächst die Anlage eines Marktes vorgenommen wurde, wenn sich dieser Markt wirtschaftlich und politisch und strategisch als wesentlich erwiesen hat, dann stieg dieser Markt zur Stadt auf, wurde befestigt. Wir haben ja interessanterweise für die Tiroler Städte eigentlich fast keine Stadterhebungsurkunden. So etwas gibt es eigentlich nicht, mit Ausnahme von Hall. Wir haben eine Stadtrechtsurkunde von Innsbruck aus dem Jahre 1239, in der Herzog Otto von Andechs zum Ausdruck bringt, dass er mit dieser Urkunde jene Rechte kodifiziert und bestätigt, die die Innsbrucker Bürger und die Stadt Innsbruck a pro avis nostris, also von unseren Vorfahren her, bereits inne hatten. Wir wissen andererseits, wenn ich beim Beispiel Innsbruck bleiben darf, dass im 12. Jahrhundert, wir wissen nicht wann, auf der linken Innenseite bereits ein Marktort gegründet worden ist, gleichzeitig mit dem Bau der dortigen Innbrücke. Diese Siedlung hat sich offenbar bewährt, hat dann zu wenig Platz. Außerdem besteht der Wunsch, nun diese Brücke auch hinsichtlich des südlichen Brückenkopfes in den Griff zu bekommen. Und so wird 1180 das Areal der Altstadt vom Stift Wilden erworben und dieser Bezirk dann, wie ich gezeigt habe, ummauert. Das ist eigentlich der Stadtwerdungsprozess. Man kann eigentlich nicht von einem Stadterhebungsprozess in diesem engeren, strengen Sinn sprechen. Und diese so entwickelte Rechtsrealität wird dann urkundlich gefestigt in Form dieser Stadtrechtsurkunde von 1239. In Imst, um ein anderes Beispiel, wo wir eine quasi Gründungsurkunde besitzen, spricht der Landesfürst eindeutig aus, er wolle apud oppidum oder in oppidum umste forum erigere und später daraus civitas facere, also so, oder civitatem facere oder so. Es ist hier also ganz klar zu erkennen, dass neben der bestehenden Altsiedlung nun ein neuer Marktort errichtet wird, in dem Fall die Unterstadt, mit der Absicht, diese Unterstadt dann oder das ganze Gebilde dann zur Stadt zu erheben. Nachdem die Imster aber den Bau der Stadtmauer, der ihnen noch von dem Sohn Meinhards dann 1312 nahegelegt worden ist, nicht realisieren, kommt es nicht zur Stadterhebung. Imst bleibt Markt bis herauf zum Ende des 19. Jahrhunderts. In Hall haben wir also den Nachweis des Salzbergwerks seit ca. 1230-36. Dieses Salzbergwerk entpuppt sich als reiche wirtschaftliche Quelle, wird Anlass, dass bei der Saline, beim Salz-Sudhaus, ein Markt errichtet wird. Und dieser Markt floriert und wird dann in aller Form 1303 zur Stadt erhoben unter Verleihung des Innsbrucker Stadtrechts. Und eigentlich ähnlich ist der Prozess in allen übrigen Städten, auch in Meran können wir zuerst feststellen, 1239 oder 37 wird Meran das erste Mal als Forum bezeichnet und gegen Ende des Jahrhunderts dann erstmals als Civitas. Eine Erhebungsurkunde finden wir nicht. Wir können nur immer wieder feststellen, eben in, und das ist, glaube ich, wichtig, in den Urkunden des Stadtherren, des Landesfürsten in dem Fall, in dem Moment, wo er diese Gründung als Civitas oder zunächst als Burgum anspricht, tritt die Befestigung dazu und der Willensakt ist in der Form gegeben, dass also in Form der Beurkundungen zum Ausdruck kommt, ich betrachte ab nun diese Siedlung als Stadt. Das ist also der Stadtwerdungsprozess in Tirol. Was die Frage der planmäßigen Anlegung betrifft, so glaube ich, dass insofern ein gewisser Plan vorhanden war, als man also gewisse Grundstrukturen wie vor allem den Marktplatz einzurichten plante und vorgesehen hat. Das aber durch die landschaftlichen Gegebenheiten, in den ja zum Teil sehr engen Tälern, eine gleichförmige Gestaltung dieser Städte und der Stadtgrundrisse gar nicht möglich gewesen ist. Und daher haben wir eine Vielzahl von Stadtformen. Erst die eine kurze Antwort darauf. Allora si tratta piuttosto di un processo di divenire città, non è un atto proprio la città di oggi e domani, la creazione, e soprattutto anche qui, come sempre al di là delle Alpi, la mancanza di documenti, ci sono poche documentazioni. Comunque di solito si tratta di un atto di volontà del signore cittadino in quanto a fare questo dei documenti, e non è necessario che traduca il latino, comunque lui dice di solito che nell'oppidum vuole un forum erigere e civiltà del pacere, allora è questo proprio la procedura della costruzione della città. Ci sono alcune notizie intorno a Innsbruck o intorno a Hall che si acquista del suolo a Innsbruck per esempio nel 1180 e poi nel 1239 il signore cittadino con un documento si riferisce già a diritti e consuetudini anteriori e che conferma tutti i diritti che sono già in vigore dai suoi predecessori. A Hall invece intorno al 1230-36, intorno alla Salina, si comincia a fiorire un mercato e poi nel 1333 si dà a questo mercato i diritti di città, cioè il signore cittadino dichiara che da oggi in innanzi lui questo mercato lo considera città e con questo segue materialmente la costruzione delle mura. E l'espressione che viene usata è Burgum Civitas, allora per questa nuova istituzione. All'interesse poi per la costruzione del mercato al tavolino, cioè della città al tavolino, al centro degli interessi stava il mercato e siccome le valli sono strette e lunghe, allora di solito dovevano adattarsi allo spazio che c'era e il mercato appunto prendeva questa forma lunga e stretta. Sì. Grazie. Io mi domando alla Presidenza che cosa prevede che io faccia, siccome ho altre domande da fare, se me le rimanda dopo gli altri interventi oppure se mi permette di farle solo. Io vi ringrazio, e anch'io, contestando questa questione. Sì, sì, scusi, un momento. Questa questione della configurazione urbanistica dell'impianto del mercato, forse è il caso di tener conto anche della proprietà di chi era questo terreno quando fu parcellato e suddiviso. Perché io ricordo il caso di Egna, Neumarkt, dove si tratta di suolo vescovile. Il vescovo lo mette con una carta di fondazione che determina anche i diritti, cioè fissa una specie di Stadtrecht, anche se c'è cioè il Markrecht che resta fondamentale, no? Le condizioni alle quali vengono prestati, messi a disposizione dei richiedenti, determinate porzioni di terreno su quel luogo. Allora qui si dovrebbe supporre che il padrone ha fatto una specie di parcellizzazione. No? Ma questo non si verifica soltanto a Enya, perché Enya 1189 no, 80, dice esplicitamente che fa questo sulla base delle norme del mercato delle case di Trento. Il suolo di Trento stesso, dove le case sono già costruite, è in massima parte del vescovo o del capitolo cattedrale, il quale si vede ha fatto una parcellazione e concede diritti di superficie in sostanza verso corresponsione di un canone. Ecco, questo potrebbe anche aiutare forse a ritrovare la strada di una determinata configurazione geometrica, insomma, del territorio. Abhängig von der Form die Stadt nimmt, von der urbanistischen Form, könnten auch die Rechte sein, die den verschiedenen Herrschaften zukommen. Es wird das Beispiel von Ilja Neumarkt gebracht, wo der Stadtherr praktisch seinen Grund und Boden parzelliert und die Nutzung der Oberfläche der Parzellen anderen vielleicht. Ja. Vielen Dank, Herr Kollege Gisalberti. Innanzitutto grazie al relatore per la bellissima relazione, per le bellissime diapositive che ci hanno così interessato. Grazie. Volevo chiedere una cosa fondata anche questa sulla mia ignoranza del problema, ed è questo. Lei ha esposto la genesi e lo sviluppo soprattutto di questi centri mettendoli in relazione con le correnti di traffico commerciale, con lo sviluppo mercantile e ha, se io ho capito bene, messo in luce come queste correnti di traffico mercantile si sviluppassero essenzialmente in due direzioni, una che potremmo dire orizzontale lungo un collegamento sul fianco delle Alpi, l'altra, diciamo così, trasversale lungo attraverso le valli alpine, i passi. Ora io volevo chiedere questo, l'utilizzazione dei passi ha avuto delle vicende che probabilmente sono direttamente in connessione con lo sviluppo di certi centri. Credo di ricordare che in antico si usava prevalentemente il passo dei Tauri e che invece l'utilizzazione del Brennero come passo, sia per ragioni strategiche sia per ragioni di pesante innevamento, fosse stata più limitata, laddove il passo di Resia è utilizzato ad antico, anche questo. Io volevo chiedere se lo sviluppo cittadino e il conseguente sviluppo mercantile di certi centri è in relazione con la utilizzazione di determinati passi. Questo volevo chiedere. Professor Androscoli, aus Ihrer sehr schönen Vortrag herausgesehen zu haben, dass es strukturell zwei Richtungen gibt, in denen sich die Transitstraßen ausdehnen. Einmal praktisch auf dem Kamm der Alpen, also transversal, horizontal und das andere Mal Nord-Süd-Richtungen. Und hängen diese Stadtgründungen mit den benutzten Pässen in Zusammenhang, stehen die damit im Zusammenhang und welche Pässe werden benutzt hauptsächlich für diese Transitstraßen? Dazu ist zu sagen, dass selbstverständlich die Stadtgründungen mit den Straßen über die Pässe kausal zusammenhängen. Es wäre Innsbruck zum Beispiel nie gegründet worden, wäre es nicht am Ausgangspunkt des Anstieges über den Brenner. Wenn Sie sich die Landkarte anschauen, so ist Innsbruck wie die Verengung eines Trichters, in den sämtliche Wege vom Norden her einmünden, sei es nun von Kufstein her über den Scharnitzer Sattel, Seefelder Sattel oder auch über den Fernpass. Hier vereinigen sich diese Wege und steigen dann endgültig über den Alpenhauptkamm hinauf zum Brenner bzw. über den Brenner hinweg nach Sterzing. Der Brenner hat ja nie eine Grenzfunktion in der älteren Zeit ausgeübt. Vielmehr wurde der Brenner, und das gleiche gilt vom Reschenpass, immer als ein Hochtal empfunden, das in keiner Weise trennend, sondern verbindend gewirkt hat. Das kommt auch sehr schön darin zum Ausdruck, dass die Talschaften, die vom Norden zum Brenner bzw. im Süden vom Brenner herunterführen, in meinem Fall von der Sil und im anderen Fall vom Eisack durchflossen werden, dass diese beiden Talschaften von Innsbruck bis Brixen herunter den gleichen Talnamen, nämlich Wipptal, tragen oder getragen haben. Hier ist also eine Einheit gegeben, die speziell vom Verkehrsweg her geprägt worden ist. Nicht so deutlich mit Talschaftsnamen ist der Sachverhalt am Reschen, aber auch dort haben wir keine Befestigungen grenzbildender oder grenzverteidigender Art in der älteren Zeit vorliegen. Vielmehr geht auch hier die Straße, ohne unterbrochen zu werden, hinunter bis zum Städtchen Glons und dann eben weiter in Richtung Süden. Die angedeutete Zweiteilung des Transportverkehrs in einer West-Ost- und in einer Nord-Süd-Richtung, diese Zweiteilung liegt in der älteren Geschichte nicht vor. Wir haben eigentlich immer als Dominante die Nord-Süd-Richtung, einmal den oberen Weg von Augsburg über den Fernpass, Reschenpass, Bozen-Verona, einmal von Augsburg über den Seefelder Sattel, über den Brenner, das Pustertal, hinunter nach Treviso. Interessanterweise eine gewisse Lücke bildet die in der älteren Zeit etwas unwegsame Verbindung zwischen Brixen und Bozen, wo ja die Landstraße ursprünglich über den Ritten hoch hinaufsteigen musste und dann wieder steil hinunter nach Bozen ging. Während, wenn wir von einer Ost-West-Verkehrsrichtung in der älteren Zeit sprechen wollen, gibt es eine solche bestenfalls dem Inntal entlang in Richtung hinunter Engadin-Mailand. Das ja, nicht aber über den Arlberg. Der Arlberg war durch Jahrhunderte bestenfalls ein Saumweg, der nur gelegentlich von leichtsinnigen Menschen wie Papst Johannes dem 23. unter Klammer mit einem Wagen benutzt worden ist. Und der lag ja dann auch, der Wagen ist umgekippt am Arlberg und es gibt den herrlichen Ausspruch, hic jatio in nomine diaboli. Ich glaube, das ist im Wesentlichen beantwortet. Allora, sì, ci sono esistite delle direzioni determinate, ma non ci sono nel periodo più antico qui contemplato delle direzioni delle direzioni est-ovest, se non si esclude la valle dell'Inn che andava in questa direzione. E non però la strada dell'Alberg, perché è stata piuttosto una mulattiera più che altro e sulla quale si è avventurata solo gente audace, audace, leggera, come Giovanni XXIII, che infatti poi è caduto lì e come il finale citato ha mostrato che lui si considerava caduto nel nome del diavolo. E quanto invece alle strade in direzione nord-sud, loro e la dipendenza delle fondazioni delle città da queste direttive si può vedere molto bene con Innsbruck che sta, e uso il quadro del relatore, che sta praticamente alla fine di un passino, in quanto tutte le strade conducono ad Innsbruck e da Innsbruck in poi salgono poi verso Vipiteno, verso il Brennero. Herzlichen Dank, Frau Signora Borchi. Sì, mi dispiace dire quello, ma d'altra parte era una domanda preliminare quella di prima e le cose che volevo dirle ora, quelle che credo che siano di certo interesse per me. Cioè io vorrei un momento tornare su un argomento che mi è sembrato di grande interesse relativo alla zona suburbana, al territorio di queste piccole città. Che da alcuni punti di vista vorrei domandare ma questa volta le domande faccio tutte insieme, vorrei domandare al relatore se ritiene che il fatto che le chiese parrocchiali si trovino all'esterno della città e delle mura, anche mi pare in un buon numero di casi, deriva dal fatto che essendo state originariamente precedenti alla costruzione o perlomeno allo sviluppo, perché abbiamo sentito che non è stata una fondazione ma uno sviluppo successivo della città, sia da mettere in relazione al fatto che essendo queste chiese al centro di strutture parrocchiali che avevano un certo controllo topografico della zona dal momento che erano il polo di raccolta delle decime. Ora, in generale noi abbiamo insomma una certa esperienza nel mondo italico del fatto che le chiese parrocchiali non hanno mai consentito la nascita e la fondazione di nuove chiese parrocchiali, la consentivano solamente se non erano parrocchiali, proprio perché c'era il problema della raccolta delle decime. Quindi si trattava di un controllo territoriale che evidentemente aveva un certo valore dal punto di vista anche di questo tipo di rapporto con il territorio. Quindi all'interno di queste città non c'è la chiesa parrocchiale perché quelle fuori, detto così semplicemente, non consentono che ci sia un'ulteriore suddivisione delle entrate delle decime. Cioè mi domando se questo problema è applicabile, se questa cosa è applicabile anche in queste zone. E ancora, come è sempre il rapporto al territorio? Esiste per queste città, per quanto piccole, può configurarsi un territorio che nelle città italiche per esempio è chiamato suburbio, cioè una fascia territoriale che è sottoposta a un particolare tipo di giurisdizione che è assai diverso rispetto al territorio rurale, ma è diverso anche rispetto alla città, anche se gli abitanti delle zone suburbane avevano dei diritti che erano molto più vicini a quelli dei cittadini di quanto non fossero di quelli degli abitanti del condato. E quindi se esiste questa situazione. E l'ultima cosa, sempre relativa a questo punto, mi pare di aver visto nelle piante, e anche ci ha detto il professore, che la zona murata delle città è molto ristretta rispetto all'ambito dell'abitazione, al resto della città che è fuori. Ora io mi domando, qual è la condizione giuridica di coloro che abitano fuori dalle mura, pur facendo parte della città? Cioè esiste una differenza di condizione, una differenza di diritti dei cittadini che sono fuori dalle mura oppure non esiste. Io capisco bene il problema qui, queste si tratta di città che sono sottoposte alla giurisdizione di un signore, si tratta di città che hanno una condizione diversa da quella a cui io qualche volta mi riferisco, perché evidentemente le città, le autonomie cittadine dell'Italia centro-settentrionale avevano questo problema molto presente e molto importante, molto sentito, perché i cittadini avevano quando dico cittadini naturalmente in questo momento non sono diviso su chi sono in particolare, per carità, godono dei diritti di partecipazione e di possibilità di attività pubblica, di attività politica. Quindi evidentemente il fatto che le autonomie cittadine dell'Italia centro-settentrionale delimitassero con molta precisione coloro che avevano questi diritti politici, diciamo così, evidentemente ha un valore molto diverso rispetto alle città di cui ci ha parlato il professor Giulia, che sono invece dipendenti da un'autorità di altro genere, che può essere un principe, che può essere un ponte, può essere il vescovo. Ecco, quindi mi domando allora quali sono queste, vorrei sentire da lui se mi illumina su questi rapporti relativamente tra città e suburbio, città e territorio. Grazie. Die Frage gliedert sich praktisch in drei Fragen. Und zwar die erste Teilfrage geht darauf hinaus, ob die Pfarrkirchen, die sich außerhalb der Stadtmauern befanden und ja älteren Ursprungs sind als die Stadt selbst, ob die an strategischen, territorial strategischen Orten gegründet worden sind, nämlich als Zentrum für die Sammlung der Zehnten. Und ob Gründung anderer Pfarrkirchen in der Stadt beispielsweise, abgesehen von diesen alten Pfarrkirchen, ob die Verhinderung der Gründung anderer Pfarrkirchen nicht in der Verteilung der Zehnten zu sehen, zu suchen ist, dass die Zehnten zentral eingesammelt werden und nicht verzettelt werden. Vielleicht können wir es vielleicht so machen, dass wir die drei Fragen getrennt beantworten. Zunächst zu den Kirchen. Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass die Kirchen, die Pfarrkirchen, die alten, an strategisch wichtigen Stellen nun besonders gelegen wären. Wir haben eigentlich für die Einsammlung der Zehnten, nicht? Ja. Non-militare. Also nur für die Zehnten. Nun, jede Pfarrkirche, jeder Pfarrsitz war natürlich auch Sitz der Einsammlung der Zehnten. Und jeder Inhaber dieses Einsammlungsrechtes war ängstlich darum bemüht, dieses Recht sich zu behalten. Mit der Einbeziehung alter Pfarrkirchen in den Burgfrieden einer neu gegründeten Stadt ging ja das Recht der Zehenteinhebung nicht verloren. Es hat sich bestenfalls der Name der Kirche geändert, meist nicht einmal das. Es blieb diesbezüglich ja alles beim Alten. Die Spannungen entstehen ja nur in diesen Städten, wo also die alte Pfarrkirche nicht innerhalb des Burgfriedens mit einbezogen worden ist, wo also der Neugründung oder für die Neugründung die Notwendigkeit erwuchs, eine neue Markt- oder Stadtkirche zu errichten und zwischen dieser neuen Stadtkirche und der alten Pfarrkirche da bestanden sehr wohl Spannungen, die bis herauf in die neueste Zeit gehen, nicht nur, also jetzt natürlich nicht mehr bezüglich der Zehnten, aber so und so viele pfarrliche Rechte oder Beziehungen zur Mutterkirche sind heute noch vorhanden. Beispiel Innsbruck, die Besetzung des Pfarrerpostens, heute Dompropst oder der Propsteipostens an der Stadtpfarrkirche in Innsbruck, vollzieht sich aufgrund des Vertrages von 1643 noch heute in der Weise, dass von der Stadt ein Kandidat nominiert wird, der dann vom Abt von Wilden als Inhaber der Pfarre Wilden dem Bischof präsentiert wird. Also diese Zusammenhänge, die ziehen sich bis in die Gegenwart herauf Und zweifellos hat es also hier Spannungen gegeben, die sehr lang gedauert haben und nicht nur bei der Einsammlung des Zehens waren, aber natürlich besonders im materiellen Gebiet. Jede Neugründung einer Kirche war ja die Gefahr, dass Spenden an die Mutterpfarre, also Spenden, die bisher der Mutterpfarre zugunsten gegeben wurden, dass die nun der Mutterpfarre verloren gehen und sich einer Neugründung, das gilt auch für die Spitalskirchen, denen zugutekommen und der Pfarrer muss durch die Finger schauen. Also so viel zu dieser ersten Frage. Allora non è solo per competenze sulle decine che se la Chiesa stessa viene inglobata l'Ormano Terzo, ma è la difficoltà quando nasce una Chiesa nuova che possono essere perse come le decine anche altri diritti e soprattutto altre entrate come l'elemosina eccetera che si perdono e perciò certamente ci sono delle difficoltà di competenza e infatti oggi ancora è stato nominato un esempio che per occupazione del posto del parroco decide la comunità cittadina e su un contratto su un documento del 1600 ma oggi ancora a valore e certamente ci sono molti diritti e soprattutto molte entrate che hanno evitato la fondazione di chiese nuove. Ecco, questo prima. La prima. E bitte die zweite Frage. Die zweite Frage geht hinsichtlich auf das Gebiet, das territoriale Gebiet, das sich unmittelbar an die Stadt anschließt und nicht an den Stadtring, das wird die dritte Frage sein, sondern an die Stadt anschließt, sind Suburbien entstanden und welche juristische Konfiguration hatten diese Suburbien, die sich unmittelbar um die Stadt gebildet haben? Hatten die eigentlich innerhalb des Burgfriedens oder außerhalb? Nein, außerhalb des... Ja, nein, außerhalb des der Stadtmauer. Außerhalb der Stadtmauer, also im Burgfrieden. Wir haben drei Gebiete, Patrick. Ja. Wir haben den Burgfrieden, das Gebiet zur Stadt gehörig außerhalb des Burgfriedens. Nein, da gibt es... Außerhalb des Burgfriedens gibt es nichts mehr. Es gibt nur den ummauerten Stadtkern und den nicht ummauerten Teil der Stadt, der als Burgfrieden zur Stadt gehört. Ja eben, und auch... Und außerhalb dieses Burgfriedens gibt es nichts mehr, was städtisch ist. Ja, aber haben sich keine Neugründung gebildet außerhalb dieses städtischen Gebietes? Anschließend an den Burgfrieden nicht. Es ist so, wir haben den Stadtkern. An den ummauerten Stadtkern fügen sich allmählich innerhalb des Burgfriedens Vororte, deren Bewohner rechtlich genauso behandelt werden wie die Bewohner innerhalb des ummauerten Kernes. Die Leute, die im Bereich außerhalb der Stadtgrenze, sprich außerhalb des Burgfriedens leben, haben zur Stadt keinerlei rechtliche Beziehung, unterliegen dem Landrichter, während die anderen dem Stadtrichter unterliegen. Nur sind die Bewohner der Stadt, beziehungsweise hat der Stadtrichter eben nur niedergerichtliche Funktionen und sobald ein hochgerichtlicher Kasus vorliegt, dann ist die Stadt Schubgericht zum zuständigen Landrichter. Ja. Damit haben Sie dann schon noch die Frage beantwortet, also zwei Fragen in einer. Ja. Sono già due domande in una. Allora, chi abitava al di fuori delle mura cittadine, ma che faceva parte dell'agglomerazione cittadina, aveva gli stessi diritti come chi abitava dentro? Non c'è nessuna difficoltà, cioè nessuna differenza. Chi però abitasse al di fuori, quello che lei diceva su Ordi, non esisteva in quanto l'estensione territoriale con questo l'estensione giuridica andava ad un foro completamente diverso, cioè chi abitava al di fuori dell'agglomerato cittadino non aveva nessuna relazione giuridica con la città, aveva dei diritti completamente diversi. I diritti del foro, il cittadino, era un foro di giurisdizione inferiore, non so se questa è la terminologia giuridica. Civile. Giurisdizione civile. Sì, la giurisdizione civile. Se c'erano dei casi di giurisdizione penale, allora dovevano andare all'alto nei casi minori. Grazie. Signore Crescia. Ma niente, io volevo soltanto fare una domanda, niente di più, a proposito del primo intervento della signora Fagioli, ma forse parzialmente del trattamento della questione con la risposta del professor Ghisalberti. Volevo sapere se tra questi centri che si qualificano recentemente come centri di mercato è possibile, ma anche qui ho sentito la documentazione scarsissima, riuscire a individuare una specie di organizzazione complessa di questi mercati, cioè se si può stabilire la periodicità in cui questi mercati venivano tenuti ed eventualmente, come per altre zone di confine, penso soprattutto al confine con la Svizzera, è stato studiato, siamo in presenza di una specie di organizzazione fieristica. Periodica. Periodica. Seconda domanda, la faccio subito così, una curiosità. La proprietà di queste Ballhäuser, che abbiamo visto sia essere presenti all'interno della città e sia però anche su questi percorsi ha delle distanze che richiamano quelle delle tappe dei mercanti. Wenn Sie es vielleicht doch übersetzen, ein bisschen was habe ich verstanden. Aber ja, es sind zwei Fragen. Die erste Frage bezieht sich auf die Häufigkeit und überhaupt auf die Existenz von Wochenmärkten. Ja, Märkten. Von Märkten. Ja. Sind, wir haben periodische Märkte stattgefunden und welcher Art und welcher Häufigkeit waren die? Und die zweite Frage bezieht sich auf die Ballhäuser. Die auch außerhalb der Städte waren, in diesen Etappen, Stationen, einige mehrere Erklärungen. Ja. Eigentlich nur, wem haben die Ballhäuser gehört? Ja, wer sind die Eigentümer? Ja. Die erste Frage, wir können in den Tiroler Städten und Märkten zunächst praktisch überall den Jahrmarkt oder mehrere Jahrmärkte nachweisen. Hier haben wir also Unterschiede. Es gibt Orte mit einem Jahrmarkt, es gibt Orte mit zwei Jahrmärkten. Später nimmt die Zahl zu. Die Wochenmärkte treten in der Regel eigentlich erst im 14. und 15. Jahrhundert in Ergänzung zum Jahrmarkt. Eine der frühesten Wochenmarktverleihungen haben wir 1326 in Schwarz, das als Markt dort eine ganz besondere Stellung einnimmt, als insofern als dort die Marktrechtverleihung nicht an die Gemeinde erfolgte, sondern an den Marktherren. Und das hat also gewisse Folgen in der Entwicklung der oder Nichtentwicklung der Gemeinde Selbstverwaltung. Was die Ballhäuser betrifft, vielleicht noch ein Wort zu den Jahrmärkten. Die Termine der Jahrmärkte wurden mitunter so festgelegt, dass man ganz bewusst wirtschaftspolitische, ja, ich möchte es nicht also Krieg nennen, aber jedenfalls wirtschaftspolitische Maßnahmen gesetzt hat, um einen Konkurrenzmarkt eines anderen Marktherrn zu ruinieren. Konkretes Beispiel, die Festsetzung des Jahrmarktstermins in Glons, der so fixiert worden ist, dass der ältere Jahrmarkt des Fürstbischofs von Chur in Münster dadurch mehr oder weniger sehr, sehr stark konkurrenziert worden ist. Was die Ballhäuser betrifft, so ist festzuhalten, dass die Ballhäuser sich zwar zum Teil eben in den Städten, zum Teil in Dorfgemeinden befunden haben, dass die ganze Organisation der Rotfuhr und somit eben auch der Ballhäuser aber eine landesfürstliche war. Ja. Allora c'erano di mercati annuali e di mercati settimanali di mondine, ma quelli che sono più antichi sono i mercati annuali con una periodicità di una o due volte all'anno con la tendenza di aumentarsi col tempo. E i termini in cui avevano luogo dipendevano soprattutto dai mercati altrove, in quanto si cercava di dominare i mercati altrui, di metterli in modo di approfittare di più e di dare danno agli altri. E quanto alle mondine, nascono col XIV secolo e c'è l'esempio di Schwarz che ha avuto il diritto di fare delle nondine nel 1926, ma un diritto che venne conferito non alla comunità di Schwarz ma al signore del mercato, il che aveva degli sviluppi giuridici futuri sull'organizzazione comunale sul quale non viene quanto all'organizzazione di Ballhäuser, questi stabilimenti appartenevano sia dentro che fuori città al principe. Grazie. Signor, meine Frage geht auf die Problematik des Belgischen von Stadt und Markt hinaus. Es ist ja, wie Sie es selbst schon angedeutet haben, in diesem Bereich der Tirols als auch in weiteren Gebieten Bayerns und so weiter, der Unterschied zwischen Stadt und Markt nicht so unweitlich festzumachen. Und ich habe jetzt aus Ihren bisherigen Überlegungen den Eindruck gewonnen, dass der Marktstatus eine Art Entwicklungs-, eine Vorstufe zum Entwicklungsprozess zur Stadt ist. Lassen sich darüber hinaus andere funktionale oder physiognomische Unterschiede festmachen, die eine scharfe Grenze finden, wo ist die Grenze ausgekommen, die ist nicht. Lage in den Kleinstraßen. Der Unterschied zwischen Markt und Stadt beschränkt sich genau genommen auf zwei Dinge. Es ist vor allem, dass der Markt keine eigene Gerichtsbarkeit hat. Jede Stadt hat ihren Stadtrichter, der zwar häufig in Personalunion mit dem Landrichter verbunden ist, aber der Markt hat nie einen eigenen Marktrichter, ist immer unmittelbar dem Landrichter, dem Landgericht unterworfen, dessen Sitz allerdings im Laufe der Zeit häufig von der ursprünglichen Burg oder vom ursprünglichen Schloss in den Markt dann heruntersteigt. Aber es bleibt immer der Landrichter, einen Stadtrichter gibt es nicht. Der zweite Unterschied ist in der ständischen Organisation zu sehen. Die Städte sind mit dem Beginn der landständischen Verfassung in der Mitte des 14. Jahrhunderts immer auf Landtagen vertreten. Die Mägde bekommen dieses Vertretungsrecht erst später und das auch nicht allein, sondern in einer recht unterschiedlichen Kombination der betreffenden Marktgemeinde und dem umgebenden Landgericht. Zum Beispiel die Einladung zum Landtag im 16. Jahrhundert an die Imster ergeht an den Landrichter und an die Marktgemeinde Imst. Das heißt mit anderen Worten, ein Vertreter kommt aus der Marktgemeinde, ein Vertreter kommt aus dem Landgericht, aus den Tälern und so weiter. Das sind die zwei wesentlichen. Die Frage der Befestigung, habe ich schon im Referat angedeutet, kann nicht als Kriterium der Unterscheidung herangezogen werden. Sehr wohl gibt es keine Stadt, die keine Stadtmauer hätte, aber umgekehrt gibt es sehr wohl Märkte, die mit einer Ringmauer befestigt waren, aber nie Stadt geworden sind. Bei Mühlbach müsste man vielleicht erwähnen, dass Mühlbach in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts offenbar vorübergehend auf dem Wege war, sich auch als Stadt zu behaupten. Eine Ringmauer hat es gegeben. Es wird auch einmal in einer landesfürstlichen Urkunde sogar als Civitas bezeichnet. Es sinkt dann aber, nachdem die politischen Zielsetzungen, die der Landesfürst in diesen Ort hineingesetzt hat, sich nicht realisiert ließen oder auch dann nicht mehr so aktuell waren, zum Marktort wieder zurück und bleibt Markt. Bei den Beschwerden im Jahre 1524-25 bringen die Mühlbacher dann zum Beispiel als im Unter, so nicht direkt als Forderung, aber doch noch, kommt es also heraus im Untergrund, wir waren früher eine Stadt und hatten diese und diese Rechte und jetzt sind wir es nicht mehr. Also solche Wellenbewegungen eines Marktes, der aufsteigt zur Stadt oder beinahe Stadt wird, aber dann doch wieder absinkt zum Marktort, das gibt es. Dankeschön, dass ich beide zusammen. La domanda era se c'è una differenza tra mercato e città o se il mercato è solo un processo anteriore allo sviluppo della città. E ci sono due differenze principali tra città e mercato, in quanto il mercato non ha mai un giudice proprio, ma deve rivolgersi sempre all'altro, al giudice del Signore, e mentre la città è il proprio foro. E poi nella rappresentazione sulle diete, nelle diete, in quanto le città sono sempre rappresentate, invece i mercati no, o solo eccezionalmente in sviluppi posteriori. Le fortificazioni invece non possono essere prese come criterio per distinguere città e mercato, in quanto le città hanno sempre le mura, ma i mercati possono avere le mura anche, cioè nessuna città senza mura, ma anche mercati con mura. Allora per quello non è un criterio. E anzi questi mercati con le mura portano ad equivoci che certi mercati per un periodo vengono chiamati città e vengono considerati città e poi perdono questo diritto cittadino e ad esempio la dignità. Questo carattere. Vielleicht den Charakter der Stadt verlieren sie wieder, wenn sie nicht die Stadtrechte, die sie eigentlich, ich meine... È un equivoco che vengono presi per città, vengono chiamati città, senza esserlo, senza avere diritti, ma i caratteri, le sembianze, i presi per città e vanno persi. Grazie. Quindi volevo chiedere se il canale artificiale preannunciato al Tuscolini avevano anche la funzione di trasporto, cioè la funzione come via di trasporto come succede per molte città d'Italia. E se il fatto che scorressero fuori delle città potesse avere anche una funzione di difesa, cioè non avevano fuori delle mura, cosa che appunto accade spesso per le città d'Italia. E non ho capito la seconda parte del... Cioè il fatto che i canali scorressero all'esterno del sistema che potesse aver avuto anche una funzione di difesa. Ah, di certo. Künstlich angelegten Wasserläufe zur Unterstützung von Müll hatten die auch andere Funktionen. Wurden die benutzt zum Transport? Und hatten sie auch militärische Bedeutung, Verteidigungsbedeutung? Die Müllkanäle sind eigentlich nur angelegt worden zum Betrieb der Mühlen, der Hammerschmiede, diverser Gerbereien und anderer Betriebe, die also die Wasserkraft benötigt haben. Man hat von den Mühlkanälen Abzweigungen angelegt, aber nicht in der gleichen Tiefe, sondern also seichtere Abzweigungen zur einerseits durch Flutung der Ritschen zur Unratbeseitigung und um Löschwasser in die Stadt hineinzuführen. Eine Heranziehung der Mühlkanäle für Verteidigungszwecke ist mir in Tirol nicht bekannt. Man muss vielleicht auch dazu das eine sagen, dass Tirol, das eigentlich erst nach einer vorübergehenden Blütezeit militärischer Art unter Maximilian, dass Tirol aber dann erst im 18. Jahrhundert, zu Beginn des 18. und Ende des 18. Jahrhunderts von Kriegen mehr oder weniger heimgesucht worden ist. Tirol, und das bedenkt man ja viel zu wenig, hat durch Jahrhunderte weitgehend eine friedliche Entwicklung nehmen können. Darauf weist ja auch der Umstand hin, dass man sich leisten konnte, eben die Stadtmauern zu perforieren mit Fenstern, mit Türen und so weiter. Und so war es auch gar nicht notwendig, dass man die Müllkanäle für Verteidigungszwecke herangezogen hätte. Im Grenzbereich, ja, ja. Die Leute auf die Ruhe passen, Gruppen durchziehen, ja, ja. Das war die Belastung. Das wusste man nicht vorher, da kann man noch zumauern. Ja. E parti di questi canali venivano deviati per esempio nelle città per eliminare le mondizie e per spegnere i fuochi, per essere utile con altro. Eine andere Frage, weitere Frage noch dazu. Sonst darf ich vielleicht. Ja. Bitte schön, wenn Sie zunächst sind. In questa zona di Tirolese ci sono molte città che secondo le cose dovrebbero avere i documenti medicali, perché hanno un diritto cittadino e hanno un'attività tipicamente cittadina come quella mercantile. Però i commenti a quanto ho visto sono pochi prima della controriforma. Però vorrei sapere se per quelli che ci sono si sa chi ha favorito la fondazione, cioè se è legata ad interventi vescovili o dei principi, o si sa chi sono dei rapporti anche della borghesia dei cittadini. Nach Jacques müsste Sentirol sentire Bäckerorden geben. Wer hat die Gründung dieser Bäckerorden favorisiert? Die Landesherren oder auch Bürgerfamilien? Ja, das noch etwas ergänzen. Der Goff hat versucht, die Stadt dadurch zu definieren, Stadt ist ein Ort, wo es ein Bettelort ist, wo es mindestens eines gibt. Und Fräulein Barone hat gefunden, dass in den Städten, von denen Sie gesprochen haben, nur wenige Bettelortenklöster sind. Für die wenigen aber möchte sie gern wissen, wer sie hat gründen lassen oder gefördert hat. Ja, wir kommen damit praktisch auf Bozen. Im Mittelalter sind die einzigen, ist die einzige Franziskanerniederlassung in Bozen. Und dort geht die Gründung meines Wissens zurück, also einerseits auf die Marktbesucher. Es sind ja sehr viele Italiener, die eben zu den Bozener Messen gekommen sind. Und diese Gründung wurde vom lokalen Adel unterstützt. Es ist keine Gründung des Landesfürsten, keine bischöfliche Gründung, sondern eben eine aus dem Bedürfnis dieser zwei Gruppen, möchte ich sagen, erwachsene Klostergründung. Das gleiche gilt von den Dominikanern. Ja, vielleicht können Sie ganz kurz doch noch sagen. E a Bolzano sono soprattutto i visitatori del mercato, cioè gli italiani, che sono venuti in tanti e la nobiltà locale che hanno favorito alla fondazione dell'ordine degli Stati. E lo stesso vale per i dominicani. Grazie. Grazie. forse posso dire un po' la mia impressione dal punto di vista della storia locale trentina, che certo con grandissimo interesse segue queste indagini e sente il vantaggio di un confronto, perché infinite analogie e differenze si riscontrano molto vicine per quanto riguarda la città di Trento e le città circonvicine. In certo qual modo io ho l'impressione che noi continueremo il discorso dell'incontro di domani pomeriggio, perché ci sarà sul posto vedendo verificate molte cose che esattamente rispondono a questo, altre invece che si differenziano. Per esempio la questione dei portici a Trento è una grossa questione urbanistica, ma succede nel secolo XVI il fenomeno contrario a quello che abbiamo sentito, che le strade vengono allargate demolendo i portici. La via Vedenzani è nata per l'iniziativa di Bernardo Fresio dalla demolizione dei portici che la rendono stretta. Ecco, fatti come questi. Oppure la questione delle rogge e canali cittadini, che è interessantissima nella città di Trento, sia perché la città è permeata da questi canali minori che servono anche alla natatura dentro la città, sia perché c'è la roggia grande, quella che attraversa oggi ancora la piazza del Duomo, e che lambiva la cinta muraria romana antica, a cui è succeduto poi il corso del Fersina, che lambiva fino al secolo XVI le mura medievali. Ecco, poi la questione degli ospedali, delle prosarie, dei conventi, si ripete esattamente anche qui, abbiamo uno a nord e uno a sud della città di questi ospizi ospedali, un prosario al di là dell'Adige, in posizione San Nicolò di fronte quasi, eccetera. I conventuali mettono radice, i francescani mettono radice a Trento abbastanza presto per iniziativa del vescovo, almeno come promotore. Invece i riformati mettono radice nel 400 e ho l'impressione che è più la cittadinanza che li porta in casa. Ecco, insomma, ci sono, è estremamente stimolante, io mi auguro che questo discorso venga ulteriormente proseguito. Poi mi sono veramente felicitato nel sentire che la discussione entra anche molto di più negli aspetti istituzionali, insomma, del modo come la città viveva, si viveva. Da questo riguardo, per me la cosa più interessante in questo contesto è appunto il rapporto tra città e territorio, che qui certamente dalle analogie può ricevere dei lumi per quanto riguarda la storia trentina. Ecco, mi ha fatto impressione il fatto che le città sono un circolo piuttosto stretto intorno al quale esistono ancora le comunità rurali. Qui la zona dove noi siamo era una simile comunità rurale, una vicinia che viveva la sua vita di comunità rurale pur essendo proprio alle porte di Trento, anzi appartenendo ovviamente ecclesiasticamente a Trento in pieno, no? Ma continua la sua vita. Però c'è la pretura di Trento, Landrichter, su tutta la zona circostante, è molto vasta, al punto che insomma, il rapporto tra comunità cittadina, che per certi versi fa una vita rurale, in gran parte a Trento abitano contadini che portano i prodotti della loro campagna, delle loro cantine, in città, in cantina, in città, eccetera. No? E la città stessa, nella cinta medievale, comprende una zona verde molto grande, una zona di orti e di campagne. Ecco, il passaggio è molto più fluido di quello, almeno a me pare, di quello che così istituzionalmente si suol dire partendo dalle tipiche configurazioni urbane italiane. No? Naturalmente ci sono poi le varie comunità rurali, no? Di tipo diverso, l'una si evolve in una città come Riva, l'altra resta una città, una comunità rurale per sempre, che hanno i loro rapporti non solo col principe vescovo ma col governo centrale e sulle quali io sto così continuamente ascoltando se riesco a cogliere da questa discussione oggi e nei giorni seguenti insomma qualche elemento che mi aiuti a capirle meglio. Perché gli storici locali, a questo riguardo, posso anche dire con l'occasione, per certi versi tendono a farne quasi delle repubbliche di queste autonomie locali. Per altro verso si capisce che sono fortemente soggette al principe del governo. Ma accenno appena solo per direi per insinuare un tipo di interesse, per il resto grazie. Grazie. Otra parte, alla spiegazione, sobre die Reflexionen der Ähnlichkeiten aufzudecken zwischen den internationalen Metaden und der Trennung und Umgebung und auch Differenzen aufzudecken. Und zwar eine sichtbare oder heute nicht mehr sichtbare Differenz, dass die Laubengänge nicht nachträglich angebaut worden sind, sondern im Gegenteil im 16. Jahrhundert, um die Straße zu verbreitern, zerstört worden sind. Dann diese Wasserläufe, die künstlichen Wasserläufe, die sich hier sehr zahlreich in der Stadt auch befinden, beispielsweise am Dom, la Grande Roggia, Krankenhäuser, die Posarien, es befinden sich hier auch zwei Nord- und Süd der Stadt außerhalb. Konvente, hier sind es die Franziskaner, die existieren und die sind verhältnismäßig früh gegründet worden, haben sich hier verhältnismäßig früh niedergelassen und zwar auf Initiative des Bischofs. Und hingegen die Reformatoren, ich sag mal, der Reformierten, Initiative der Stadtgemeinde. Dann besonders ist begrüßt worden, dass die Diskussion auf institutionelle Probleme gekommen ist, und zwar auf Verhältnis Stadt-Land. Und auch dort gibt es wieder Analogien und Unterschiede. Hier gibt es ja auch in Umdrehung sehr viele Landgemeinden. In einer Landgemeinde sind wir hier beispielsweise. Die hängt kirchenrechtlich von der Trient ab. Und dann auch Reflexion über das Landgericht, das sehr in der Nähe ist. Und im Allgemeinen hat man den Eindruck bekommen, dass doch der Unterschied zwischen Stadt und Land und sehr viel fließender ist, als das in Italien der Fall ist, als man, wie man das in italienischen Verhältnissen gewöhnt ist. Und ist das der Eindruck richtig? Und dann hofft man noch im Laufe dieser Seminare auch in Zukunft noch alle Dinge zu erfahren über die örtlichen Autonomien, die örtlichen Autonomien hier in Trient zu klären verhalten könnten, denn die lokalen Gelehrten hier bauschen diese Autonomien auch dahingehend auf, dass das praktisch Republiken erscheinen. Ja. Wenn ich dazu ganz kurz sagen darf, die zerstörten Lauben in Trient, also die abgebauten Lauben, sind ein Faktum, das sich an sich theoretisch auch in Tiroler Städten, allerdings nur in wenigen, vollziehen hätte können. Und zwar in der Laugengasse in Bozen, damit sind wir wieder in Trient, weil es eine Trientiner Gründung war. Und das Gleiche gilt vom unteren Markt in Neumarkt. Ich bin ganz sicher, Und ich habe es also im Zusammenhang mit den Lauben bei Bozen auch erwähnt, dass die Lauben in der Laubengasse in Bozen in ihrer Entstehung zurückgehen auf das 12., 13. Jahrhundert, beziehungsweise überhaupt auf die Entstehung der dortigen Straßensiedlung. Sie sind später umgeformt worden und wurden dann sicher zum Anstoß auch zur Erbauung. Und nun kommen die jüngeren Lauben zur Erbauung dieser als Anbau errichteten Lauben, etwa in der Museumstraße oder auch in der Mustergasse in Bozen, auch drüben in der Weintraubengasse oder auch jetzt wieder in Neumarkt, im oberen Teil des Marktes von Neumarkt. Ich habe gerade über Neumarkt jetzt eine Studie fertig, die im nächsten Jahrbuch des Kulturinstitutes herauskommen wird. Nun, diese älteren Lauben, um die handelt es sich auch hier in Trient, die konnten natürlich später als störend empfunden werden und im Sinne einer Verbreiterung der Straßen beseitigt werden. Die jüngeren hat man offenbar als notwendig eben im deutschsprachigen Landesteil empfunden und hat sie damals gebaut und bei uns auch die alten Lauben bestehen lassen. Technisch mag es vielleicht nicht uninteressant sein, darauf hinzuweisen, dass im Zweiten Weltkrieg, namentlich in Bozen, durch Bombenschäden einige der später, also der jüngeren Laubenbauten, zerstört worden sind. Was aber nicht eine Zerstörung des Gesamthauses zur Folge hatte, sondern man hat einfach dann diesen Laubenvorbau, der zerstört worden ist, weggeräumt und hat die Hausmauer wieder an ihrer ursprünglichen Stelle wieder aufgebaut, so zu sehen in der Weintraubengasse und auch in der Mustergasse in Bozen. Vielleicht noch ein Wort zur Bischofsstadt. Wir haben im deutschsprachigen Landesteil ja nur eine Bischofsstadt, Brixen. Und hier ist es vielleicht bemerkenswert, dass im kirchlichen Bereich sich eine unterschiedliche Terminologie hinsichtlich des Städtewesens ausgeprägt hat. Der Bischof von Brixen, und das gilt sicher nicht nur von diesem Bischof, sondern auch von anderen Bischöfen, betrachtet prinzipiell nur solche Städte als Civitates, die Bischofssitz sind. Alle anderen Städte werden nur als Hospitat bezeichnet. Und das zieht sich also in den Urkunden herauf bis ins 17. Jahrhundert. Das Pfarrgebiet, um auch darauf noch zu sprechen, das Pfarrgebiet, wenn die Stadt Sitz einer alten Pfarre geworden ist oder eine alte Pfarre in den Stadtbereich mit aufgenommen wurde, dann hat dieses Pfarrgebiet weit über die Stadt hinaus gewirkt. Wenn ich etwa das Beispiel von Imst, nun als Markt, heranziehen darf, hier reicht das Pfarrgebiet vom Alpenhauptkamm im Süden bis über den Fernpass hinaus in das Außerfern. Das ist also ein Riesengebiet, das nur dort, also das vielleicht geeignet war. Die zentrale Stellung des betreffenden Marktes oder der betreffenden Stadt zu heben. Denn je größer die Pfarre, umso größer das Einzugsgebiet der Leute, die also vom Pfarrer etwas gebraucht haben. Und das Gleiche gilt natürlich vom Landrichter. Vielleicht noch ein Wort bezüglich der autonomen Gemeinden. Und da ist also vor allem auf die Generalgemeinde Flims hinzuweisen, die sicher noch vieler Studien bedarf und ein ganz interessantes Phänomen darstellt. Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. In quanto ai portici, anche nelle parti di Veronesi, trattati qui, ci sono dei fenomeni simili a quello del Trento, che in quanto i portici vecchi parzialmente sono distrutti per allargare delle strade, invece i portici nuovi sono stati costruiti perché si sembra che fossero necessari per la mentalità della gente, solo che l'ultima guerra a Bolzano ha distrutto alcuni portici, così non sono più stati costruiti, ma la facciata della casa è rientrata al posto in cui era prima. Darf ich vielleicht da noch was einwerfen? Wir haben auch in Trient diese zwei Gattungen von Lauben. die alten Lauben, die zerstört worden sind, und die jüngeren Lauben des, wie ich glaube, 16. Jahrhunderts in der Via del Vescovo, del Suffragio. Ja, bitte. Passt wunderbar. Via del Suffragio. Anche qui a Trento l'ultima annotazione ci sono portici vecchi, portici nuovi e significativamente i portici nuovi del XVI secolo in collegamento con i tedeschi. O quanto alle città vescovile, nell'ambito trattato c'è una città vescovile sola che è Bressanone e c'è una curiosità che il vescovo di Bressanone chiama Civitas solo le città che sono sede vescovili, per lui tutto il resto non è sede o viene chiamato oppidum. Ja, das ist eine sehr schöne Bemerkung gewesen, die also uns auf die Relativität des Stadtbegriffes nochmal zurückgeführt hat und auch eben die unterschiedliche Bezeichnung je nach Standort. Dafür gibt es auch im deutschen Bereich sehr viele Beispiele, ich will das hier nicht weiter ausführen, bei diesen Selbstbezeichnungen, die Orte selbst neigen dazu, sich höher einzustufen, als es der Landesherr tut und dergleichen mehr. Aber nur eine, wenn ich mir noch selber eine Frage erlaube, gerade in diesem Zusammenhang. Sie haben das zwar schon angedeutet, aber vielleicht können Sie das noch etwas verdeutlichen. Die Größe dieser ummauerten Stadtflächen und dann daraus vielleicht ganz grobe natürlich Hinweise auf Bevölkerungszahl. Was kann man dazu sagen? Ich glaube, das ist ganz wichtig, um das auch für den italienischen für den Vergleich mit den italienischen Verhältnissen sich nochmal ganz anschaulich vor Augen zu führen. Per relazioni con le città italiane si può dire quanto fosse la grandezza delle città, della superficie delle città murate in questo anno che è sempre detto, è stato detto che è molto piccolo. E si possono permettere delle stime sul numero degli abitanti in questo nucleo murato? Es liegen mir keine Größen der ummauerten Bezirke nun datenmäßig vor, dass die Größe des Burgfriedens an sich spricht, glaube ich, schon eine deutliche Sprache. Wenn ich also in Erinnerung rufen darf, dass Rattenberg im Unterhinterall 0,11 Quadratkilometer klein war oder ist. Wie viele Hektar ist das? Das sind also 11 Hektar. 11 Hektar. Kitzbühel Stadt umfasst 5,80 Quadratkilometer, ist also schon erheblich größer. Hall 4,5. Innsbruck bereits einschließlich der Stadterweiterungen bis herauf 1877. Umfasst, und das ist die Landeshauptstadt gewesen, allerdings diesen Titel hat sie erst im 19. Jahrhundert erhalten, 3,07 Quadratkilometer. Ja, fast unvorstellbar. Heute natürlich ist durch die Eingemeindungen eine ganz andere Größenordnung vorhanden. In Klausen haben wir eine Größe des Gemeindegebietes von 0,08 Quadratkilometer. Das ist Hektar. Das sind 0,8 Hektar. In Lienz haben wir dann wieder etwas größer, 6,6 Quadratkilometer. Sie werden beobachten, dass in den Städten, wo bei der Anlage der Stadt das ehemalige Pfarrzentrum der Dorfgemeinde mit einbezogen worden ist, dort haben wir ein etwas größeres Stadtgebiet. Bozen wiederum, und zwar einschließlich der Stadterweiterungen bis 1827, misst 1858 noch insgesamt 0,69 Quadratkilometer. Das sind also winzige Gebilde und Meran 1,75 Quadratkilometer. Dementsprechend war natürlich auch die Bevölkerungszahl sehr gering. Genaue Zählungen liegen uns eigentlich erst seit dem Ende des 18. dann durch die Volkszählungen im 19. Jahrhundert vor. Für die älteren Zeiten gibt es Schätzungen, aber auch durch diese Schätzungen kommt eine Stadt wie Innsbruck auf maximal 10.000 Einwohner. In Bozen werden wir wahrscheinlich 15 bis 20.000 Einwohner annehmen dürfen, einschließlich der Vororte, die nicht eigentlich zum Stadtrechtsgebiet gehört haben. Eine Sonderstellung bildet Schwarz, dieser Marktort ohne Selbstverwaltung, der aber durch den Bergbau im 15. Jahrhundert rapid angewachsen ist und wo wir in der Blütezeit des Bergbaus an die 20.000 Einwohner haben. Das ist aber das Maximum. Wir haben an sich im 19. Jahrhundert in Tirol keine Stadt, die diese Zahl erreicht. Allora, le estensioni sono veramente molto, molto minute e riguardano non solo la parte murata, ma tutto il borgo, riguardano tutto. E per esempio Wattenberg ha una superficie di 11 ettari, Kitzbühel 5,80 km in quadrato, Hall 4,5 e se si pensa che Innsbruck, che sarà poi la capitale, con ampliazioni nel 1877 a una superficie di 3,07 km quadrati, chiusa 0,08 km quadrati, cioè nemmeno un ettaro. E, si può dire come tendenza generale le città che hanno inglobato il centro parrocchiale sono più grandi delle altre città. Un caso specifico è Schwarz, non città ma mercato, che per le miniere alla fine del XV secolo aveva come abitanti il grande numero di 20.000 circa, invece le altre stime che sono di periodo piuttosto tardo, sempre perché non si hanno elementi sulle quali stimare, Innsbruck circa 10.000, Bolzano 15.000 e questo alla fine del XVIII secolo. Grazie.